Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Christine Dähn. Hallo, hallo, ich darf mich vorstellen, ein bisschen mehr als es eben war. Also ich singe nicht, für Hammerwerfen war ich unbegabt, ich züchte keine Meerschweinchen, ich schwimme keine Weltrekorde, ich mache das, was ich meistens in meinem Leben getan habe, ich schreibe und moderiere. Und das heute hier, also am Mikrofon ist Christine Dehn und schön, dass Sie da sind. Er ist nicht da, aber trotzdem hier, Zucchero. Manches schleppt man ja ein ganzes Leben lang mit herum und so war das auch bei Zucchero. Seine Lehrerin in der Grundschule, die sagte immer Marmelade und Zucker, Marmelata e Zucchero hat sie ihn genannt. Und so ist einfach sein Künstlername entstanden. Und wenn ihr Lust auf ihn habt, mehr, am 31.05. ist er in der U2-World. Das ist wirklich was ganz Tolles. Also ich habe ihn erlebt in einem Konzert, es war ein Wahnsinn. Die 10 Ringe an seinen Fingern waren geduldig und blieb blieben an seinen fliegenden Händen und seine Gitarre hatte auch keinen Infarkt im Konzert bekommen. So großartig war das. Ich darf euch vorstellen, wer hier alles so ist. Also erst einmal, ich komme von DT64 und heute ist es der Kultsender und zu meiner Zeit war es der Sender für junge Leute mit der schönsten Musik. Ich habe das Metronom moderiert, die Chartsendung des Ostens und alle Musiker der Szene waren in meinem Studio. Also Karat, die Pudis, Panko, City, Holger Biege und der Mann mit der Eisstimme und die mitten ins Gehirn ging. Dann Jessica Lüft, Stern Meißen, Veronika Fischer und der Mann, der gerade hier an unserem Keyboard spielt. Das ist Thomas Natschinski. Hi, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch, Christine. Thomas hat viel zu erzählen und er wird in der Stunde dann ab 12 Uhr dabei sein. Also da gibt es eine Menge zu erzählen. Und ich kann euch sagen, es sind noch mehr hier. Also eigentlich Leute, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren bekannt bin und befreundet bin. Silly wird da sein. Und zwar, sie haben ja eine neue CD, die wird im März erst herauskommen. Aber wir können schon etwas davon hören. Also sie werden dann bei uns sein. Und da freue ich mich ganz besonders darauf. Aber jeder hat so seinen Lieblingstitel. Und einer meiner Silly-Titel ist die Mathilde. Das liegt schon ein Weilchen zurück. Aber Thomas, vielen Dank. Jetzt kommt die Mathilde von Silly. Los hat natürlich ein ganz bestimmtes Verhältnis zu Mathilde. Auch darüber werden wir denn nach 11 Uhr sprechen, wenn Silly dann hier bei mir im Studio ist. Also, jetzt gibt es etwas, worüber ich sehr erstaunt bin. Der Unbekannte alte Bekannte. Mann, Mann, Mann. Ein Mann, eine Frau. Irgendwer ist jetzt am Telefon und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hallo, hallo? Hallo. Ich glaube, wer das ist. Ich glaube es zu wissen, wer das ist. Sag mal bitte noch einen Satz. Oder muss ich Sie sagen? Nein, ne? Nein. Also, ich weiß nicht, wie die Stimme verzerrt ist. Aber meine ist auf alle Fälle verzerrt, weil ich eine grässliche Grippe nämlich habe. Also, ich habe 32 Grad überwunden, als ich am Sonnabend hier in Deutschland ankam. Und ich hoffe, ich habe mich so akklimatisiert, dass ich dich jetzt finde. Ich mag ja tiefe, ausgefallene, kräftige Stimmen. Hast du eine? Oh ja, könnte man sagen. Kennst du eine Marianne? Ja. Hast du DT64 immer gehört und mitgemischt? Ja. Als Moderator? Ja. Haben wir gemeinsam die Jugendkonzerte moderiert? Aber ja. Oh, Andreas. Andreas Firl, mein Co-Moderator. Das ist ja ein Durchmarsch. Das gab's ja noch gar nicht. Also am Montag, nicht, hatte Hugo Egon Balder kein Glück. Gestern Gregor Rotschalk und heute auf Anhieb Christine. Also Andreas, ich hab's ja nicht gewusst. Also keiner wusste bisher, wer da am Telefon versteckt ist. Aber ich bin gehandicapt mit der Stimme auch ein bisschen, weil wie gesagt, Influenza hat zugeschlagen. Ich wäre ansonsten natürlich zu dir gekommen ins Studio, aber das wäre ganz schön gewesen. Naja, solange sie nicht Angina heißt, da geht's ja noch. Aber ich hätte mich wirklich sehr gefreut, wenn du hier im Studio gewesen wärst. Aber du in den ersten Tönen eigentlich habe ich deine, sag mal, deine sonore Stimme. Das war ja immer so ein großartiges Pendant, wenn wir gemeinsam was moderiert haben. Und das haben wir ja ganz viel gemacht. Also es war wirklich schön. Andreas, wenn du nicht mit Influenza bekannt bist, wenn du nichts mit ihr zu tun hast, was machst du dann? Oh, dann also zum Beispiel mache ich Öffentlichkeitsarbeit für verschiedene Vereine und Gesellschaften. Und im Augenblick beschäftige ich mich mit Computerprogrammen. Ich habe da ein bisschen Nachholbedarf. Also zum Beispiel Photoshop habe ich noch nie gemacht gehabt. Und InDesign und CorelDRAW und wie das alles so heißt. Hochinteressant, aber auch ganz schön anstrengend. Sag mal, und kochst du eigentlich noch? Ja. Kochst du mal wieder für mich? Aber was möchtest du haben? Vielleicht so meine wunderbare Ente oder geschmorter Ochsenschwanz oder Kalbshaxe. Wäre alles möglich. Ach, Andreas. Also ich kann mich noch an Runden erinnern und du vielleicht auch. Also wenn so etwa drei Männer bei uns in der Ecke in der Redaktion gesessen haben und die mussten in diese Ecke gehen. Das war ein Sofa, das war dann belegt mit den Knoblauchessern. Ihr habt also in dem Raum einen Duft verbreitet, der manche zum Essen eingeladen hat, sagen wir mal. Denn am Wochenende habt ihr immer gekocht. Ja. Das war schon toll. Am Tag danach ist der Knoblauch ja auch nicht so angenehm mehr. Frischer Knoblauch riecht ja wirklich gut, aber so ein bisschen alter, naja, ist dann grenzwertig schon. Aber Knoblauch gehört an dir an fast jedes Essen etwas ran. Und wenn man selber mit isst, dann riecht man es ja auch nicht. Ne? Aber ist ja geköttert sozusagen. Also heutzutage, wenn es DT64 noch gäbe, also dann könntest du eine Kochsendung machen, nicht? Ja, obwohl macht ja jeder eigentlich fast. Ne? Ach so, nee, hast du recht. Also das lassen wir dann mal lieber. Du hast schon die DT64 Jugendkonzerte erwähnt. Wir haben ja da fast 10 Jahre die zusammen moderiert. Und an eins erinnere ich mich besonders gern. Und ich habe da mit den Kollegen von Radio 1 etwas konspiriert und wir haben da in seine Playlist einen Titel eingeschleust. Und den könnten wir jetzt einfach mal hören. Drück doch einfach mal ab. Kann schon sein, in ein paar Tagen ist meine neue Liebe wieder abgebrannt. Kann schon sein. Denn jeder neue Tag ist wie ein neues Land. Sich selber kennenlernen ist ein weites Feld. Und wer hat sein Feld schon gut bestellt? Kann schon sein, ich seh mich morgen ganz anders, als ich mich noch heute Abend sah. Kann schon sein, wem soll man fragen, denn nichts ist einem wie Holger Biege. Ja, 1977 im Palast der Republik. Die Klaus Lenz Modern Soul Big Band mit Uschi Brüning, Regine Dopperschütz, Angelika Mann, Holger Biege, Hansi Klemm, Klaus Nordworski, Stefan Trepte. War das nicht schön? Es war wunderschön. Es war, glaube ich, auch deine erste wie meine erste Tour. Wir durften dann ja mit den Musikern Tour gehen. Und ich kann mich noch genau erinnern, also wir hatten dann auch ein Schlagwort. Erst einmal die beiden Freundinnen, Angelika Mann und Uschi Brüning, haben wir bewundert. Und dann hat Herr Lenz, Klaus Lenz, immer im Hintergrund, ohne dass er zu hören war, aber wir standen neben ihm, dass er dann immer sagte, für Sie, kannst du dich daran noch erinnern? Also unser Schlagwort war für Sie. Es hat niemand sonst gehört, aber er hat es immer gemeint. Also er hat immer die Chefrolle gespielt, die er natürlich auch innehatte. Und er hat sich aber auch immer dem Publikum zugewandt, auch wenn er nicht gehört worden ist. Ja, und er hat ja Holger auch den Namen Bückwitz verpasst. Erinnerst du dich? Das war, also ja, Holger hatte weiß. Damals die Angewohnheit, sich immer ganz tief nach vorn zu beugen, wenn er sang und nicht am Klavier saß. Und irgendwann fuhren wir mit dem kleinen Tourbus und mit einmal lachte Lenz hell auf und sagte, Holger, deine Abfahrt. Bückwitz. Und seitdem hieß er nur noch Holger Bückwitz. Ich glaube, das war auf dem Wege nach Schwerin, wenn ich mich richtig erinnere. Also alle Bückwitzer mögen mir verzeihen, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie nördlich von Berlin. Ja. Also es war eine tolle Zeit, weil wir, glaube ich, sehr viele, also auch klassische Leute, kennengelernt haben, wo man sagen musste, Mann, also eigentlich muss man als Kulturmensch die einmal gehört haben. Und dann aber haben wir auch immer die neuesten Produktionen der Rockbands präsentieren können. Und das war für uns beide wirklich toll. Ja, wir waren ja wirklich auch befreundet mit den Musikern. Ja. Bis heute. Nicht? Also bis heute gehört, muss man es sagen. Wenn die im Studio ist, grüß sie ganz lieb von mir. Oh ja. Chili und Thomas. Ja. Oh, das mache ich sehr gerne. Ja. Andreas, eins noch. Kannst du dich erinnern, was du immer bevor das Konzert begonnen hat, gemacht hast? Ich weiß das noch ganz genau. Ja. Ja, weißt du das noch? Nein. Also, ich darf das jetzt ausplaudern. Jeder hat ja so mit dem Lampenfieber seinen eigenen Umgang. Und du bist immer kilometerweit hinter der Bühne gelaufen. Ja, richtig. Kannst dich erinnern. Ja. Andreas, würden wir das beide nochmal machen? Ja. Ja, ne? Das war eine schöne Zeit. Ja. Also gerade die Live-Auftritte haben ja auch dazu geführt, Sicherheit vor dem Mikrofon zu haben und es dann auch wieder auf dem Sender wiederzugeben und erzählen zu können, was wir alles so erlebt haben. Das war schon eine ganze Menge von internationalen Leuten. An wen erinnerst du dich? Na, zum Beispiel Tangerine Dream, Hermann van Veen von den Internationalen. Ne? Mhm. Und wie gesagt, auch klassische Konzerte hatten wir. Und es waren wirklich großartig zusammengestellte, ganz sorgfältig gebaute. Das Gewandhausorchester? Ja. Also diese Jugendkonzerte waren eine tolle Erfindung. Also Walter Bartel war ja da federführend. Das ist wirklich also einmalig, glaube ich, so. Und wirklich auch legendär. Also ich glaube auch, dass das zum ersten Mal gewesen ist, dass ein Rundfunksender so etwas gemacht hat. Und wir als Moderatoren, ich sage immer, wir durften dabei sein, denn ich empfand das einfach wunderschön. Ja. Andreas, ich danke dir. Ich komme irgendwann zum Essen. Ich habe mich ja gerade selber eingeladen. Ich freue mich. Ja, also. Ich freue mich. Mein Lieber, Christine, mach's gut. Schöne Sendung dir noch. Toi, toi, Dankeschön. Toi. Ja. Und bis bald. Bye, bye. Danke. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else. Just

In Frankfurt-Oder ist der öffentliche Personennahverkehr am Morgen durch einen Warnstreik zum Erliegen gekommen. Seit 9 Uhr haben Busse und Straßenbahnen ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Arbeitsniederlegung war nicht angekündigt. Ähnliche Aktionen sollen in den nächsten Wochen in anderen Regionen im Land Brandenburg folgen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will die kommunalen Arbeitgeber nach eigenen Angaben dazu bewegen, ein besseres Tarifangebot vorzulegen. Wegen der angespannten politischen Lage in seinem Land wird der ägyptische Präsident Mursi seinen ersten Deutschlandbesuch heute verkürzen. Nach offiziellen Angaben wird sich Mursi am Mittag nur für wenige Stunden mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin treffen. Mursi hofft auf finanzielle Unterstützung aus Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel und Berlins regierender Bürgermeister Wowereit eröffnen zur Stunde in der Topographie des Terrors eine Ausstellung über die Etablierung der NS-Herrschaft in Berlin. Am Mittag findet im Bundestag eine Gedenkstunde für die Opfer der Nazi-Herrschaft statt. Hauptrednerin ist die deutsch-israelische Schriftstellerin Inge Deutschkron. Radfahrer müssen bei Verkehrsverstößen offenbar in Zukunft mit höheren Geldstrafen rechnen. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft sich auf das Bundesverkehrsministerium. Demnach wird Fahren ohne Licht mit 20 Euro statt wie bisher mit 15 bestraft. Wer den Radweg nicht benutzt, muss bis zu 35 Euro zahlen. Soweit die Nachrichten mit Claudia Jakobshagen. Es ist 10.32 Uhr und geht weiter mit Judith Maru. Radio 1. Wetter. Die aktuellen Temperaturen liegen in Brandenburg zwischen 8 Grad in Rheinsberg und 11 Grad in Wollin. Berlin liegt relativ in der Mitte mit 10 Grad. Ein bisschen Luft nach oben ist auch noch. Bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad bleibt es allerdings meist bedeckt. Nur ganz, ganz selten gibt es mal ein paar Auflockerungen. Und es ist auch relativ ungemütlich, weil es immer mal wieder Regen geben wird. Und es ist vor allem ziemlich windig. Nachmittags kann es auch Sturmböen geben. Auch nachts bleibt es sehr stürmisch. Es gibt aber seltener Schauer bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad. Und morgen lässt der Wind etwas nach und auch sonst wird es gar nicht so verkehrt, weil nämlich öfter die Sonne rauskommt als heute. Und bis zum Abend regnet es nur ab und zu und ganz kurz. Das Ganze bei morgen noch 8 bis 10 Grad maximal. Verkehr. Entwarnung für die A13 Richtung Dresden. Das defekte Fahrzeug zwischen Baruth-Mark und Starkow wurde abtransportiert. Dort sind alle Spuren wieder frei. Nicht so im Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Wedding. Zwischen Grenzallee und Gradestraße ist die rechte Spur wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Im weiteren Verlauf im Tunnel Innsbrucker Platz ebenfalls die rechte Spur wegen Straßenschäden. Und aufgrund von Straßenschäden ist die Ausfahrt Hallenseestraße weiterhin gesperrt. Die Zufahrt auf den Stadtring ist dort aber möglich. In Wedding auf der Osloer Straße gibt es jetzt Probleme in Richtung Prenzlauer Berg. Zwischen Reinickendorfer und Schwedenstraße ist die linke Spur gesperrt, weil Öl auf der Fahrbahn liegt. Und das Ganze, den ganzen Tag lang bitte rechnen Sie mit Problemen rund ums Regierungsviertel in Mitte und Tiergarten. Grund ist der Kurzbesuch des ägyptischen Präsidenten Mursi. Blitzer stehen noch auf der A24 Richtung Havelland an der Abfahrt Kremmen, auf der B102 zwischen Schmerzke und Paterdamm, zwischen Güterfelde und dem Güterfelder Kreuz sowie in Schönwalde-Glien auf der Fährberliner Straße. Und wenn Sie weitere Blitzer entdecken, vielleicht aber auch im Stau stecken, dann melden Sie sich bitte über die 0331 70 99 Radio 1. Wir danken dafür und wünschen gute Fahrt. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Christine Dähn. Ja, 13 Jahre habe ich bei DT64 moderiert. Jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Dienstag das Metronom, die Chartsendung für junge Leute. Und am meisten aber habe ich geliebt, dass das Leben durch die Musik und Musiker so kakelbunt, grell und faszinierend war. Und grell heißt, sie haben wirklich die Langeweile im Leben weggeräumt. Okay. I can see you held it down and learn patience. Cause some reasons are without an explanation. This is my song, so I'll explain the situation. But wear your business out, girl. Cause that's a baiting. I saw you at the station, like it's working, going. Money half a max, so just keep what you're doing. It's crazy, cause together we could have made G's. Cause I didn't, truthfully, you're bright like me. The only real difference is you slide to me. Your need for attention makes you attract the beef. Ironically, I used to say you was a mad cow. You're a funny little girl, with a funny little style. I know you hear my words, I know between the lines, I must circle the truth, but I will not tell a lie. I remember the time I came along, but I don't wanna take life, but I wanna take life. But I'm bigger than that, now I can walk from a vow. My days on road have shown me life is like gold. The past this world is big enough for us both. I knew you was down, I also know that you coped. I hope that mean you learn to slow your roll and keep treating my clothes. A proper attitude is better than fancy clothes. So as a chat to close, that's how the story goes. As I've grown, I've learned that friends turn to foes. I heard you got your yard now, fully grown now. It's not arms out, cause I overstand. Yeah, overstanding is the key, key. Overstanding is the key, key. I heard you got your car now, I see you bow out. Waste on you. I don't really care what you wanna say. You can keep talking till you're blue in a tooth. Yeah, look, I'm getting older now. I'm starting to make sense of it. I'm seeing the signs, read the minds like hypnotist. Understand the figures like arithmetic. So my guess is people are bad mind. Insecurity breeds hate, it's a fact, fine. In fact, I'm sure it's uncurable. Some people positive and some people are negative and totally oblivious to the harm they cause. For every Malcolm X, there is a President Bush. For every ambitious soul, there's a couch potato. We all said turn off the arcade. The game's over, this is the takeover. Taking the haters over. Maybe if they had something else to do, they wouldn't watch you, too busy with their biz. And now with kids having kids, it's gonna get worse than this. Only just realizing what mother said. By the sweat and man's brow, he shall eat bread. Stay focused on your path like a vegan dread. And remember they hate to see you smile. Your unique style, you're everything they not. If you're standing in a room with darkness and the lights come on, you have to cover your eyes, overstand the lies. Check the paragraphs, speaking in parables. Call this the manual for caging animals to hate. I heard you got your yard now, fully grown now. It's not arms out, cause I overstand. Yeah, overstanding is the key, key. Overstanding is the key, key. I heard you got your car now, I see you bow out. Wir haben ja eine internationale Musik gemacht auf DT64, gerade in unseren 3-Stunden-Sendungen. Und er war immer dabei, Eric Clapton. Wir haben ihn alle geliebt und vor 2 Jahren habe ich ihn endlich live erlebt. Und hier ist er mit Traveling Alone. Und hier ist Radio 1 am Mikrofon Christine Dehn. Und jetzt gibt es die Radio Secrets, eine Story aus der Radiogeschichte. Und ihr solltet genau aufpassen, denn es gibt natürlich was zu gewinnen. Achtung, es geht Achtung, los. Achtung, Achtung. Turn the radio off. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. Können wir langsam anfangen? Hallo nach Deutschland. Radio Secrets, das Radio-Legenden-Quiz. When you love her by the radio phone. Ende der 60er Jahre moderierte ich eine Sendung im RIAS, die speziell auf die Bedürfnisse der Jugendlichen im Osten Deutschlands abgestimmt war. Immer an den Samstagen zwischen 16 und 18 Uhr berichtete ich von den jeweiligen News aus der westlichen Beat-Szene und legte die neuesten Platten auf. Manchmal versuchte ich auch Gags zu machen, die mehr oder weniger gut ankamen. Der Gag, den ich mir 1969, kurz vor dem 20. Geburtstag der DDR, erlaubte, ging allerdings so ziemlich in die Hose. Ich kann mir heute selbst nicht mehr erklären, was mich damals geritten hat. In meiner Sendung behauptete ich jedenfalls, dass die Rolling Stones am 7. Oktober 1969 ein Sonderkonzert extra für die Jugendlichen der DDR auf dem Dach des Springer-Hochhauses an der Mauer geben würden. Es war wirklich nur als kleiner Gag gedacht. Ich hatte keine Ahnung, wie ernst es meine Hörer jenseits der Mauer nehmen würden. Und nicht nur sie, sondern auch die Stasi. Manche Jugendliche, die als Beat-Fans bereits staatlich registriert waren, wurden noch vor dem 7. Oktober vorsorglich in Gewahrsam genommen. Andere wurden bei ihrer Anreise nach Berlin verhaftet. Während am Alexanderplatz noch das reguläre Programm der DDR-Geburtstagsfeierlichkeiten lief, versuchten tausende Jugendliche in die Nähe des Axel-Springer-Hochhauses zu kommen. Doch Stasi und Volkspolizei knüppelte die Menge auseinander. Und alles nur weil ich, Idiot, ein Stones-Konzert angekündigt hatte, das so niemals geplant war. Vielleicht haben Sie eine Ahnung, wie meine Sendung damals im RIAS hieß. Heute sagen wir adieu, ihr kleinen Hausfrauen. This is the final countdown. Radio Secrets. Also, wie hieß die RIAS-Sendung am Samstagnachmittag, in der Moderator Kai Blömer ein Konzert der Rolling Stones auf dem Dach des Axel Springer Hochhauses für den 7. Oktober 1969 ankündigte? Ich sag euch die Telefonnummer. Genau, 0331 70 99 111. Eisen und die Nerven sind aus Stahl. Man ist in Sachen Liebe nicht interessiert und ganz immun. Man wird so eine süßen Sachen natürlich niemals tun. Vergiss mich, wir haben einen Deal. Ich lieb dich nur ein bisschen, aber nicht zu viel. Ein bisschen, aber nie zu viel. Du gehst mir am Arsch vorbei, obwohl's auch gut ist, wir zwei. Denn manchmal machst du's mir schwer, dann gibt es auch bei mir keine Gegenwehr mehr. Fast so, als ob ich dich schon immer. Zu verlieren und dabei Kopf und Kragen zu riskieren. Oh. zu viel. Aber nie zu viel. Leute wie wir bleiben immer schön cool. Wir tragen immer das Pokergesicht. Tiefe Seele geht keinem was an. Gefühle zeigen wir nicht. Richtige Liebe ist, seien wir mal ehrlich. Richtige Liebe ist viel zu gefährlich. Nein, das Große, das wir haben, das setzen wir. Aber nie zu viel. Darum liebe ich dich nur ein bisschen, aber nie zu viel. Oh, oh, oh. Oh, nein. Das muss man erstmal rauskriegen. Wunderbar, wie Silbermond das macht. Und Udo, unvergesslich, völlig klar. Also, jetzt noch einmal die Frage, wie hieß die RIA-Sendung am Samstagnachmittag, in der Moderator Kai Blömer ein Konzert der Rolling Stones auf dem Dach des Axel Springer Hochhauses für den 7. Oktober 1969 ankündigte? Hallo, ich glaube, Andreas müsste jetzt in der Leitung sein. Ja, ich bin bei. Andreas, weißt du das? Oder muss ich Sie sagen? Nein, auf keinen Fall. Mit 50 bin ich doch bei du. Bist du denn ein DT64-Hörer gewesen? Ja, auch stellenweise DT64 auch, aber mehr. Wir haben früher immer mehr RIAS gehört, Rockpalast in Überlängen und Golden 8 Meilen. Ja, ja. Treffpunkt, so hieß die Sendung. Ja, ja. Genau, genau. Mit 100 immer schön mit Aufnahmen, weil sie immer schön die Musik ausgespielt haben. Schöne Zeiten mit Led Zeppelin, Black Sabbath. Na, du hast im Prinzip schon die Antwort gegeben, ne? Ja. Treffpunkt. Hast du toll gemacht. Ja, danke. Wirklich schön. Toll gemacht. Wo habe ich denn jetzt den Zettel, wo ich weiß nämlich auch, was du bekommst? Was und denn? Zwar, ja, man wird hier immer belohnt. Also ich dafür, dass ich hier sein darf. Und du kriegst jetzt Folgendes. Das Radio 1 Comic der Woche aus dem Kreuzberger Comicladen Modern Graphics. Diese Woche das Grab Alexanders des Großen. Ein spannendes Abenteuer über die Jagd auf die vermeintlichen Schätze im Grab des legendären Feldherrn. Und für alle die am Telefon kein Glück hatten, der Comiczeichner MB hat auch diese Woche wieder ein Pop-Secret für das Netz in Szene gesetzt. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir eine weitere Band, einen weiteren Band. schöner Versprecher ist hier. Ja, der, weißt du, worauf der beruht? Hier steht nämlich, verlosen wir eine weitere Band. Man kann ja einen weiteren Band, wäre richtig gewesen. Aber für diese Sendung ist das, wo Musik also sehr viel hier ist, da ist das richtig. Ja, ich muss noch den Rest sagen mit dem Grab von Alexander. Ja. Also, lass es dir gut gehen. Super, richtig gut gehen. Ja, und vielleicht hörst du die Sendung auch noch weiter und hast auch Spaß dabei. Na, wie schön. Ist da unsere Jugend. Also, lass es dir gut gehen, ne? Ja, danke. Und tschüss dann. Bis dann, tschüss. Süßer roter Mund lutscht alle Worte kugelrund. Und selbst im Kampf ergeben sich deine Lippen mein nicht. An deinen glühend heißen Wangen verbrenn ich meine Finger. Selbst wenn du mich zu Boden wirfst, wähn ich mich als Gewinner. 1. Der Tipp von Axinia Salnik. Die PAN Labelnacht beim CTM-Festival im Berghain. PAN, dieses Label ist hierzulande wohl die produktivste Plattform für experimentelle Musik. Wo also könnten sich die Macher besser präsentieren als auf dem wichtigsten Festival dafür im deutschsprachigen Raum? Genau dafür stehen die drei Buchstaben CTM. Und heute Abend stellen sich gleich 6 der PAN-Künstler vor, unter anderem Marc Fell, Florian Hecker oder Lee Gamble. Sie werden mit ihren Klangcollagen und elektronischen Soundbasteleien die Räume des Berghain am Friezner Bahnhof in Berlin-Friedrichshain beschallen. Kein Konzert also im herkömmlichen Format, hier gibt's eher Klangkunst und Neuestes aus dem Bereich Sounddesign zu entdecken. Ab 20 Uhr beim CTM-Festival. 20 ermäßigt 17 Euro kostet der Eintritt. Werbung. WSV im dänischen Bettenlager. Mit sensationellen Reduzierungen. Hochwertige Markenmatratzen namhafter Hersteller. Alle Standardgrößen. Vorher bis zu 299, jetzt nur 150 Euro. Dänisches Bettenlager. Qualität sehr preiswert. Nur ein gegrillter Burger ist ein guter Burger. Probier noch heute bei Burger King den Big King für nur 1,99. Mit zweimal Beef auf offener Flamme frisch gegrillt, zweimal Käse und original Big King Soße. Der Big King bei Burger King, aber nur für kurze Zeit. Jetzt probieren. Burger King. Geschmack ist King. Weil Verrückte nie genug bekommen können, hat Mediamarkt heute den 46 Zoll 3D LED-TV von Samsung mit 117 cm Bildschirmdiagonale, 400 Hertz, integriertem WLAN, Triple Tuner und Smart TV für unglaubliche 999 Euro. Jetzt in allen 18 Mediamärkten in Berlin und Brandenburg. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Wie viele Radios Sie zu Hause stapeln oder wie viele Fernseher oder PCs, ist völlig egal. Denn seit dem 1. Januar gibt's den neuen Rundfunkbeitrag. Pro Wohnung ein Beitrag. Einfach für alle. Und bei Fragen einfach fragen. Auf rundfunkbeitrag.de. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Der 11 Uhr Nachrichten Morsi in Berlin. NS-Ausstellung eröffnet und das Wetter bedeckt zeitweise Regen. Kräftiger Südwestwind bei 11 bis 14 Grad. Näheres dazu gleich aus der Nachrichten- und Serviceredaktion. Once you get the feeling, once you have the feeling. Nachrichten. Bundesaußenminister Westerwelle hat im Umgang mit Ägypten zu mehr Geduld aufgerufen. Entsprechend äußerte sich Westerwelle im ARD-Morgenmagazin kurz vor dem Besuch des ägyptischen Präsidenten Morsi in Berlin. Ägypten sei das Schlüsselland dafür, dass die Umbrüche in der arabischen Welt insgesamt gelingen könnten, so der FDP-Politiker. Volker Schafranke berichtet. Wir sagen, was wir zu kritisieren haben, aber ich rate dazu, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Dialog sei die beste Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, so Westerwelle. Der FDP-Politiker appellierte an die Kritiker Morsis: Geben wir der ägyptischen Revolution bei allen Bildern, die uns schockieren, eine Chance. Morsi hat wegen der Unruhen in seinem Land die Visite in Deutschland sehr verkürzt. Von feierlicher Staatsbesuchsstimmung ist in Berlin auch nichts zu spüren. Zahlreiche Gruppen haben für heute zu Demonstrationen und Protesten aufgerufen. In Frankfurt-Oder ist der öffentliche Personennahverkehr am Morgen durch einen Warnstreik zum Erliegen gekommen. Seit 9 Uhr haben Busse und Straßenbahnen ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Arbeitsniederlegung war nicht angekündigt worden. Aus Frankfurt-Oder, Elke Bader. Die Fahrgäste haben den Streik eher gelassen gesehen und sich mit Taxigemeinschaften beholfen. Außerdem hat ein privater Subunternehmer mit 4 Bussen wartende Fahrgäste an den Haltestellen aufgenommen. Dadurch ist das befürchtete Chaos im Berufsverkehr ausgeblieben. Bundeskanzlerin Merkel und Berlins regierender Bürgermeister Wowereit haben am Vormittag gemeinsam eine Sonderausstellung im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors eröffnet. Die Schau zeigt in Bild- und Textdokumenten, wie sich die NS-Herrschaft in den ersten 6 Monaten des Dritten Reiches etablieren konnte. Dabei rückt auch das Schicksal der frühen Opfer des Nazi-Terrors in den Blick. Die Ausstellung ist Teil der Berliner Themenjahre Zerstörte Vielfalt. Anlass ist der heutige 80. Jahrestag der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland. Der Bundestag gedenkt am Mittag der Millionen Opfer der NS-Herrschaft. Dabei wird die deutsch-israelische Schriftstellerin Inge Deutsch-Krohn die Hauptrede halten. Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Verhandlung über das Verbot von getrennten Privatschulen für Jungen und Mädchen in Brandenburg begonnen. Hintergrund ist der Rechtsstreit über ein Jungengymnasium, das die streng konservative katholische Vereinigung Opus Dei in Potsdam eröffnen will. Brandenburg hatte den Antrag zur Gründung 2007 abgelehnt, weil eine Privatschule ausschließlich für Jungen nach Auffassung des Bildungsministeriums gegen das Verfassungsgebot der Geschlechtergleichstellung verstößt. Außerdem sehe das Landesschulgesetz nur gemischte Schulen vor. Dazu sagte Friederike Sittler vom RBB Kirchenfunk auf Radio 1. Wir müssen es in der Demokratie aushalten, dass wir gesagt haben, es gibt die Möglichkeit, private, freie Träger dürfen an den Staat gehen, dürfen Schulen gründen, dürfen Mädchen, Jungengymnasien, Waldorfschulen, was auch immer, einrichten. Und die müssen dann über die Schulaufsicht kontrolliert werden. Hier jetzt, weil man das Opus Dei verhindern will, dann zu sagen, das darf nicht sein, geht meines Erachtens nicht. Ich denke, dass auch das Bundesverwaltungsgericht das bestätigen wird und damit die Möglichkeit gegeben ist. Und dann müssen alle anderen ran. Das müssen wir in der Demokratie aushalten. In Kuwait hat die erste Geberkonferenz für die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge begonnen. Vertreter aus 59 Staaten beraten in dem Arabischen Emirat darüber, wie den mehr als 3 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen geholfen werden kann. Anders als bei anderen Krisen geht es nicht nur darum, Spendengelder zu sammeln. Vielmehr soll auch die Frage geklärt werden, wer die Hilfen verteilen soll. Die syrische Opposition hatte den Vereinten Nationen vorgeworfen, das politische Überleben des Assad-Regimes zu verlängern, wenn es für die Verteilung der Hilfsgüter zuständig sein darf. Soweit die Nachrichten mit Claudia Jakobshagen. Es ist 11.04 Uhr und geht weiter mit Judith Maru. Radio 1. Wetter. Schön warm wird es heute, nämlich frühlingshafte 14 Grad plus werden maximal erwartet. Und auch jetzt werden verbreitet schon um die 10, 11 Grad gemessen. Das war es dann aber auch schon mit den guten Nachrichten, denn es bleibt fast den ganzen Tag grau und regnerisch. Ganz, ganz selten quetscht sich mal ein bisschen Sonne durch, aber nur kurz. Der Regen soll im Tagesverlauf nachlassen. Im Gegensatz dazu wird der Wind aber stärker. Nachmittags sind erste Sturmböen möglich. Auch nachts bleibt es windig und wolkig, aber es gibt nur ab und zu einen Schauer bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad. Und auch morgen sind Schauer eher selten. Dafür lockert es öfter öfter auf und es zeigt sich wieder die Sonne. Erst abends zieht sich's dann wieder zu, bei Höchstwerten zwischen 8 und 10 Grad maximal. Verkehr. Auf der A2 Richtung Berlin wird zwischen Brandenburg an der Havel und dem Dreieck Werder noch bis ca. 15 Uhr gebaut. Solange ist die rechte Spur gesperrt. Im Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Wedding wird zwischen Grenzallee und Grade Straße gewerkelt. Auch dort ist die rechte Spur gesperrt. Im weiteren Verlauf ist im Tunnel Innsbrucker Platz ebenfalls die rechte Spur dicht. Und noch ein Stück weiter die Ausfahrt Hallensee. Dort sind Straßenschäden der Grund. Im Tiergartentunnel laufen Bauarbeiten in Richtung Süden, also Richtung Kreuzberg. Die linke Spur ist aktuell gesperrt. Und in Wedding auf der Osloer Straße liegt Öl auf der Fahrbahn in Richtung Prenzlauer Berg, ist ab Reinickendorfer Straße deshalb die linke Spur gesperrt. Und Sie müssen ab sofort auf jeden Fall mit ordentlich Problemen rechnen rund um das Regierungsviertel in Mitte und Tiergarten aufgrund des anreisenden Präsidenten Morsi aus Ägypten. Blitzer gibt es auch noch auf der A24 Richtung Havelland an der Abfahrt Kremmen, auf der B102 zwischen Schmerzke und Paterdamm, zwischen Güterfelde und dem Güterfelder Kreuz auf der Landstraße 40 sowie in Schönwalde-Glien auf der Färbeliner Straße. Und weitere Blitzer melden Sie an die 0331 70 99 888. Wir danken und wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Christine Dähn. Und die erste Stunde ist schon vorbei. Ich sage euch, sie ist wie im Flug vergangen. Eine schöne Zeit. Ich freue mich darauf. Übrigens, Peter ist der begleitende Techniker. Das heißt natürlich, dass hier alles live gefahren wird. Und das heißt auch, die richtigen Moderatoren von Radio 1, ja, ja, die können das natürlich nicht nur auf Knöpfe drücken, sondern auch gut moderieren. Und Peter, danke, dass du da bist. Tschüss. Große Dinge haben sich hier getan im Studio und da freue ich mich jetzt ganz besonders, denn Die Jungs sind da. Nun sind sie wirklich da. Also seid ihr gut durch den Verkehr gekommen? Ja, hallo, ja, hallo, sagen wir erst einmal ja. Macht ruhig guten weiter. Tag. Richtet da das guten Tag und so. Das sagen wir alles gleich. Ja. Du musst noch ein bisschen Wasser trinken und da dein Keyboard ist da. Also Uwe Hasbecker und Richie Barton von Zilli sind hier. Und wir werden Kopf an Kopf reden. Ich sage euch, da ist was los. Aber jetzt greifen wir erstmal zurück auf die CD, die gerade rausgekommen ist, vor 2 Jahren. Das heißt, das ist ja ein toller Abstand. Wenn Leute sagen, alle 2 Jahre kommt eine CD heraus, Mann, da muss man viel arbeiten. Christine, es sind 3 Jahre. Oh. Da war halt die Ehre zu geben. Deshalb seid ihr so gut drauf und deshalb seht ihr so gut aus. Also ich merke, ihr seid nicht strapaziert. Aber erst einmal alles rot. Von Tod, mein Herz. Er schlägt sich noch ganz gut. In mir drin ist alles rot. Du bist ein Idiot, mein Freund. Christine Denn. Und ich freue mich, dass endlich die Jungs da sind. Alles rot, das war ja schon ein Hinweis auf die Gruppe, die jetzt hier sein wird. Uwe Hasbecker und Richie Barton stehen jetzt da. Nummer eins, sagen wir mal. Also herzlich willkommen. Hallo. Schön, hallo. Schön, schön, dass ihr da seid. Sag mal, stehen jetzt eigentlich Plattenmillionäre neben mir? Oder Milliardär, habe ich das jetzt? Verkaufszahlen vielleicht. Früher habe ich mir das auch mal so vorgestellt, habe gedacht, naja, wenn man so Platin hat, dann ist man so nah an einer Million. Das ist aber leider nicht so. Gold und also wir Platin haben wir bekommen, nicht? Für die Gold und Platin, ja. Und wir mussten uns dann doch wieder hinsetzen und was Neues machen, um unseren Unterhalt zu erwirtschaften. Natürlich nicht nur deswegen. Nee, das drängt uns. Das ist unsere Berufung. Also, wo kommen wir denn da hin? Das war nur ein Scherz, Leute. Ich halte mal ein Fähnchen hoch. Gott sei Dank. Bei DT64 haben wir uns ja nicht nur häufig gesehen, sondern auch zu ganz besonderen Sendungen. Es gab eine Redakteurin, die hieß Marianne Oppel. Marianne Oppel hatte immer irgendwelche neuen Ideen. Und die hatte sich ausgedacht, dass wir an einem Freitag im Monat oder manchmal auch zweimal also Musiker empfangen und die ganze Sendung, also von 16 bis 19 Uhr begleiten. Das heißt, immer wieder wurden sie gefragt. Das war doch was, oder? Ja, so viel Zeit gibt es heute nicht mehr. Nee, heute ist man froh, wenn man sozusagen zwei Sätze zu Ende kriegt. Ich kann mich auch erinnern, es gab eine Sendung, die wurde direkt aus unserem Bandstandort in Münchenhofe gemacht, eine Silvester-Sendung. Aber inzwischen haben wir ja unser Studio dort. Ja. Aber damals war das noch der Proberaum im Keller und das Anwesen von Tamaras Eltern. Und da gab es mal wirklich eine Radiosendung. Also da wurden Ü-Wagen hingestellt und ein Haufen Technik. Und dann haben wir da auch viele Stunden, also zwischen 3-4 Stunden bestimmt. Na, Silvester macht man das eigentlich auch, ja. Ich bin nicht ganz sicher, ob Uwe sich richtig erinnert mit Silvester. Aber es war auf jeden Fall. Das war Silvester. Ja, war das Silvester. Ja. Aber ich merke, man wächst nach oben. Erst aus dem Keller, dann in die erste Etage kommt man. Ja. Das ist doch eine gute Geschichte. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, das war privat. Da waren wir bei der Bassfete, da haben wir uns lange unterhalten. Also da kann ich nur sagen, damals muss doch aber schon dieses Kopf-an-Kopf-Projekt in eurem Kopf gewesen sein. Naja, wir haben circa 1,5 Jahre dann gearbeitet. Wir waren ja mit Alles Rot sehr lange auf Tour, also quasi knapp 2 Jahre. Und haben vor circa 1,5 Jahren angefangen zu schreiben und gleichzeitig zu produzieren. Und bis gestern. Gestern sind die letzten Master sozusagen an die Plattenfirma gegangen und das war schon ein Haufen Arbeit, muss ich sagen. Ne? Also, ja. Wie immer, nicht? Ja, es ist eigentlich immer so. Ich habe mich sowieso gefragt, ist es jetzt dieses Mal besonders hart gewesen zum Schluss, vor allem am Ende der Produktion? Hat das zumindest so eine Wirkung entfaltet, als ob das so wäre, besonders hart gewesen wäre. Aber ich glaube, das ist jedes Mal so. Man vergisst das dann nur. Das ist so ähnlich wie bei einer Geburt. Ne? Die Frau vergisst das ja auch. Aber der Name stand damals noch nicht fest. Sagst du. Den Namen haben wir dem Kind erst vor circa 3-4 Wochen gegeben, glaube ich. Ne? Ja. Also, oder 5, naja, sag mal, lass es 6 sein. Okay, mag sein, weiß ich nicht. Aber ich bin ja sehr froh, dass wir heute auch ein bisschen klären können. Also ihr habt euch nicht von eurem Genre abgewandt. Also man muss jetzt nicht sagen, Kopf an Kopf, könnte man ja auch sagen, oh, die sind jetzt in den Sport gegangen. Das hat natürlich wie viele unserer Sachen, auch in der Historie, hat das natürlich immer eine Mehrfachbedeutung. Ja? Natürlich. Aber Kopf an Kopf heißt natürlich auch so kuscheln. Genau. Ich habe auf der Website euer Cover gesehen aus sehr speziellen Teilen von euch, zeigt es ein Gesicht. Von Anne habe ich den halben Mund erkannt, von Jackie die Barthälfte. Und du, was hast du geliefert? Na, guck mal richtig hin. Ich habe doch das mir jetzt gar Gesicht. Nicht. Dir ins Gesicht. Das Auge habe ich geliefert. Uwe hat das teuflische Auge geliefert. Das teuflische Auge hast du geliefert. Und ich das göttliche. Aha. Deins habe ich ja überhaupt nicht erkannt. Das göttliche wird nicht so schnell erkannt. Aber man schwebt ja zwischen Himmel und Erde immer. Ja. Also wenn man bei Silly ist. Aber was heißt denn das nun eigentlich Kopf an Kopf? Also dass jeder seinen Anteil hat an der Platte? Oder wolltet ihr das damit ausdrücken? Oder welche Philosophie ist da? Na, zunächst mal ist es ein Songtext, ne, der zum Titelsong wurde. Oder besser, eigentlich haben wir eher, sagen wir mal, dem Song den Titel für die Platte entnommen. Das hätte auch ein anderer sein können, aber es passte gut. Es hat vieles vereint, so in dem, was man sozusagen projizieren kann, auch auf die Produktion, auf uns als Band, auch über die Jahre, sicherlich Kopf an Kopf rennen und Kopf an Kopf kuscheln. Mhm. Also da steckt vieles drin und wir fanden das halt passend. Im Prinzip ist die Quintessenz sozusagen, dass man nur Kopf an Kopf eine Gemeinsamkeit bildet und die stärkste Kraft daraus zieht. Genau. Wunderbar, hast du das gesagt. Das, ja, das hast du ganz toll gesagt. Ich möchte euch jetzt überraschen, bevor ihr dann selber vielleicht was musikalisch hier macht. Und zwar, ich möchte euch eine Sängerin vorstellen, die ihr möglicherweise gar nicht kennt. Aber immerhin, bei Dussmann hat sie, oh, durfte ich ja gar nicht sagen. Ich nehme das jetzt zurück. Also, da zumindest hat sie eine ganze Wand gehabt in einem Haus in der Friedrichstraße. Und ich finde die gnadenlos gut. Fährst du die mal ab, Peter? My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I wanna give it to you, baby. My head, my mind, my soul. Looking out, my heart is turning, I wanna shout. You're complicated, I don't wanna complain. The way you're acting, can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live without all that is you? You say you love in silence, I can't hear. All I want is to be near you, baby. Give you love. Das war sie also, Liz Wright aus Amerika. Und sie ist eine Jazzsängerin, ne? Klang aber auch nach Soul, oder? Ja, ja. Macht gleich, sie auch. Gleich Lust gekriegt, mitzuspielen. Also sie hat... Ja, Richie. Entschuldigung, ich habe ihr was vergessen, aber jetzt habe ich es. Achso, du. Ja. Aber jetzt hast du den richtigen Knopf gedrückt. Ja, jetzt ist der Regler, Regler nach oben geschnipst. Richie, man muss ja irgendwann mal zu seinem Beruf stehen. Und ja, da muss man nicht nur sagen, ja, ich komponiere, sondern jetzt haben wir da einen. Sondern man muss auch alte Titel spielen. Ja, du, einfach spiel doch mal was. Ach Gott. Damit wir... Das hatten wir bei dir, die 64, nicht. Ein Instrument im Studio, deshalb müssen wir das auch ausnutzen, dass es so großartig ist. Du musst ja auch nicht lange spielen, ja. Bataillon d'Amour. Ein alter, aber ein wunderschöner Titel. Richie Barton. Super. Peter, wie klingt denn das? Gut? Wunderbar. Perfekt war das. Bravo, bravo, bravo. Und naja, so halbwegs im Stehen und... naja, okay. Es war ja nicht schlecht. Jetzt schieben wir noch ein paar Könige nach dem König jetzt hinterher. Ja. Also König Keyboard. Das hat er fantastisch gemacht. Und jetzt kommen die Beatles. Aha. Ja. Neue Senior Allnet Flat eigentlich so günstig? Ganz einfach. Der Preis. Nur 19,90 Euro im Monat. Inklusive Flat fürs Festnetz, für alle Handynetze und fürs Internet. Perfekt für Smartphones. Jetzt auf simio.de. Weil einfach, einfach, einfach ist. So viel Geschmack für so wenig Geld. Der King des Monats bei Burger King. Jetzt der Long Chicken mit zartem Hähnchenfleisch und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer Portion King Pommes und großem Softdrink für nur... 3,99, aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. Nur noch bis Donnerstag. Die Simio Allnet Flat 2 Monate gratis. Jetzt auf simio.de. Nicht kleckern. Klotzen. Genau. Jetzt gibt's den Fiat Ducato Easy bis 31. März mit 6.000 Euro Preisvorteil. Details bei Ihrem teilnehmenden Fiat Professional Partner. Weil Verrückte nie genug bekommen können, hat Mediamarkt heute den 46 Zoll 3D LED-TV von Samsung mit 117 cm Bildschirmdiagonale, 400 Hertz, integriertem WLAN, Triple Tuner und Smart TV für unglaubliche 999 Euro. Jetzt in allen 18 Mediamärkten in Berlin und Brandenburg. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Der Fiat Ducato Easy. Bis 31. März mit 6.000 Euro Preisvorteil. Radio 1. Nachrichten mit Alexandra Nestmann. Unmittelbar vor dem Deutschlandbesuch des ägyptischen Präsidenten Morsi hat Außenminister Westerwelle zu strategischer Geduld geraten. Dabei sei ein Dialog die beste Möglichkeit einzuwirken. Jede Revolution habe auch Rückschläge zu verkraften und verlaufe nicht nur linear. Morsi müsse aber trotzdem sicherstellen, dass demokratische Prinzipien wie die Gewaltenteilung geachtet würden, so der Außenminister. Morsi wird am Mittag mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin zusammentreffen. Angesichts der neuen Unruhen hat der Präsident seinen Besuch auf wenige Stunden verkürzt. Deutschland stockt seine Hilfe für die notleidende syrische Bevölkerung auf. Wie Außenminister Westerwelle mitteilte, werden noch einmal 10 Millionen Euro bereitgestellt. Das Geld soll Flüchtlingshilfswerken im Libanon und in Jordanien sowie deutschen Nichtregierungsorganisationen in Syrien zugutekommen. Bundeskanzlerin Merkel und Berlins regierender Bürgermeister Wowereit haben in der Topographie des Terrors eine Ausstellung eröffnet, die den Weg in die Nazi-Diktatur nachzeichnet. Dabei werden das Ende der Weimarer Republik und die Wochen nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler heute vor 80 Jahren dokumentiert. In Frankfurt-Oder ist der öffentliche Personennahverkehr am Morgen durch einen Warnstreik zum Erliegen gekommen. Seit 9 Uhr haben Busse und Straßenbahnen ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Arbeitsniederlegung war nicht angekündigt worden. Radfahrer müssen bei Verkehrsverstößen offenbar in Zukunft mit höheren Geldstrafen rechnen. Das berichtet die Bild und beruft sich auf das Bundesverkehrsministerium. Demnach wird Fahren ohne Licht mit 20 Euro statt wie bisher mit 15 bestraft. Wer den Radweg nicht benutzt, muss bis zu 35 Euro zahlen. Und soweit die Meldungen um 11.32 Uhr. Jetzt geht's weiter mit Judith Maru. Radio 1. Wetter. Ein paar aktuelle Temperaturen um 11:30, 9 Grad in Joachimsthal, 10 Grad sind es in Angermünde, 11 in Bad Belzig und Berlin-Tegel und Spitzenreiter ist Lübbenau mit 12 Grad. Bis zu 14 Grad sind maximal noch möglich, in Berlin bis zu 13. Es wird aber recht ungemütlich bleiben, denn viele Wolken sind unterwegs, es kann immer wieder Regen geben und im Tagesverlauf wird es auch immer windiger. Nachts sind dann Schauer eher selten, aber es bleibt windig bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad und morgen sind dann nur noch vereinzelt Sturmböen möglich. Es wird insgesamt recht angenehm. Sonne und Wolken wechseln sich ab und bis auf einzelne Schauer soll es größtenteils trocken bleiben. Zum Abend hin setzt dann aber wieder leichter Regen ein, bei Höchstwerten zwischen 8 Grad in der Uckermark und 10 Grad in der Lausitz. Verkehr. Achtung bitte, wenn Sie auf der A20 zwischen Rostock und dem Kreuz Uckermark unterwegs sind. Zwischen Pasewalk Süd und Prenzlau Ost liegen Reifenteile auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Im Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Neukölln wird im Tunnel Ortsteil Britz jetzt gebaut. Die linke Spur ist dort gesperrt und in der Gegenrichtung, also Richtung Wedding, ist im Tunnel Innsbrucker Platz die rechte Spur und im weiteren Verlauf die Ausfahrt Hallenseestraße gesperrt aufgrund von Straßenschäden. Im Tiergartentunnel sind die Bauarbeiten in Richtung Süden beendet. Jetzt wird in Richtung Norden gebaut. Dort ist die linke Spur gesperrt und Sie müssen vor allem auf der Dorotheen- und Wilhelmstraße, der Ebertstraße sowie auf der Paul-Löbe-Allee und dem Reichstagsufer mit Behinderungen aufgrund des Kurzbesuchs des ägyptischen Präsidenten Morsi rechnen. Und es gibt aktuell auch Probleme in Wedding auf der Osloer Straße. Zwischen Reinickendorfer und Schwedenstraße liegt Öl auf der Fahrbahn. Dort ist deshalb die linke Spur gesperrt. Geblitzt wird unter anderem auf der A24 Richtung Dreieck Havelland an der Abfahrt Kremmen, auf der B102 zwischen Schmerzke und Paderdamm sowie zwischen Heinersdorf und Berlin der Ostdorfer Straße. Weitere Infos von Ihnen nehmen wir natürlich gerne an unter der 0331 70 99 888 und wir danken und wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Christine Dähn. Hallo, hallo. Ich freue mich, dass wir zusammen sind und ein bisschen was über Musik erzählen können. Musik, die eine unendliche Kraft hat. Uwe Hasbecker und Richie Barton von Silly sind hier. Und wir erlauben uns jetzt erstmal, und ich denke, das ist ganz, ganz notwendig, eine Erinnerung an die unvergessene Tamara Danz. Asyl im Paradies, das hat sie schon geschrieben, als sie schon krank war. Und ich denke, sie ist unvergessen. Das Meer der Ewigkeit. Gib mir Asyl hier im Paradies. Hier kann mir keiner was tun. Gib mir Asyl hier im Paradies. Nur den Moment, um mich auszuruhen. Da draußen lauern deine Hände und ziehen mich auf den Grund. Ich sinke und ertrinke an deinem warmen Christine Denn. Tja, und jetzt müssen wir so einiges noch aufklären, nämlich Tamara Danz war das unvergessen, völlig klar. Aber Anna, los. Jeder kennt sie. Aber die beiden haben ja jetzt auf dieser Platte eigentlich etwas gemeinsam. Kopf an Kopf heißt eure neue CD. Und über die reden wir heute natürlich, völlig klar. Und wie war das mit dem Text, was ihr mir gerade eben erklärt habt? Naja, wir haben bei der Arbeit zur Platte sozusagen natürlich auch nach Texten gesucht. Und irgendwie durch Zufall ist mir ein Text von Tamara noch in die Hände, der fertig war, in die Hände gefallen, in einem Stapel von Dateien, ja, die es damals auch schon gab. Und der ist jetzt sozusagen auf dem neuen Album mit drauf. Also ein Text vertont von Tamara, worden. Ja. Vertont worden. Und Blinder Passagier heißt der. Also das ist nicht nur eine Erinnerung, sondern das ist ja auch ein Festhalten an der Kraft, die ihr damals schon hattet und die ihr jetzt mit Analos wiedergewonnen habt. Ja. Das heißt, also zwischendurch habt ihr ja doch andere Dinge gemacht. 10 Jahre pausiert, will ich nur zur Erinnerung auch noch einmal sagen, dass es ja so gewesen ist, dass ihr Filmmusiken und was nicht alles gemacht habt. Und jetzt also ein Riesending wieder. Ein Riesending, deshalb sage ich, weil man so das Gefühl hat, dass also wirklich ihr überbordend Kraft habt. Naja, wie ich vorhin schon sagte, das ist eigentlich unsere Berufung und irgendwie haben wir irgendwann gemerkt, dass wir einfach weitermachen müssen als Band von innen heraus, ja. Und wir haben zum Glück Anna gefunden, die diese Position hervorragend eingenommen hat, ja, die sich eben auch jetzt sozusagen bei dem neuen Album sehr viel mehr auch mit eingebracht hat. Sie hat einen großen Anteil der Texte geschrieben und wir sind super glücklich, dass wir sie gefunden haben, weil das ist ein Privileg, das ist keine Selbstverständlichkeit, hat natürlich auch viel mit Arbeit und Kraft zu tun, das stimmt. Ich bin, ganz erstaunt gewesen, weil ich eigentlich dachte, Anna Loos wäre hier, aber... Nee, Anna hat heute schon seit längerem geplant ein Fotoshooting und war leider nicht abkömmlich. Sie wäre gerne mitgekommen, hat er erst auch zugesagt, aber hat dann festgestellt, oh Gott, ich habe ja gar keine Zeit. Also heute hat sie nicht nur rot im Gesicht, sondern 1000 Farben, nehme ich an. Also für ein Fotoshooting muss man ganz schön viel danach legen, aber hat sie auch nicht eine Komposition gemacht? Ach, darüber reden wir später. Können wir später reden. Ja, wirklich die tolle Geschichte. Also die hängen wir so zum Schluss jetzt nochmal ran. Ich habe noch etwas, aber Werner Karma? Werner Karma ist auch dabei, mit 5 Texten auf dem Deluxe-Album vertreten. Deluxe. Ja, es gibt eine Deluxe-Version und natürlich eine normale. Und auf dem normalen Album ist er mit 4 Texten vertreten und auf der Deluxe mit 5. Habt ihr ihn wiedergefunden? Denn, ich weiß nicht, in den Ende der 80er Jahre habt ihr euch ja mal irgendwann getrennt von ihm. Ja. Oder hat es einfach so in dem Berliner Zirkel wieder die Zusammenarbeit zusammengeführt? Na, vor dem Alles-Rot-Album mussten wir uns ja irgendwie auch klar werden, wie soll das Album werden, wie soll es inhaltlich werden, wie soll es von der Sprache her werden. Und da kam uns eigentlich in Erinnerung, ich meine, die letzten Alben, wie zum Beispiel Paradies, was wir gerade gehört haben, hat ja Tamara selbst getextet. Da war das sozusagen auch kein Problem, was ich aufgestellt hatte. Aber vor Alles Rot war das so, dass wir wirklich da eine Menge probiert haben, auch vorher, und auch Leute ausprobiert haben. Und irgendwie zu dem Schluss kam, wir müssen eigentlich wieder zu Werner Kontakt aufnehmen, um das... sozusagen den alten Geist so ein bisschen wieder erleuchten zu lassen. Und das hat glücklicherweise auch hingehauen. Und dann hat er unerwartet, muss man sagen, das war gar nicht so geplant, sogar das ganze Album geschrieben. Mhm. Ihr habt euch demzufolge nicht im Streit getrennt, nicht so richtig verkracht, sondern dass ihr euch dann wiederfinden konntet auch. Ja, das war, wie das immer so ist, kannst du vielleicht mit einer Ehe vergleichen oder wie. Wir haben ja fast 10 Jahre irgendwie gemeinsam gearbeitet und das war ja fast schon ein ungeschriebenes Gesetz, dass Werner die Texte macht. Und und da gab es halt auch mal Meinungsverschiedenheiten. Sachen entwickeln sich ein bisschen auseinander. Das war vornehmlich natürlich zwischen Tamara und ihm, diese Geschichte. Und will ich gar nicht ins Detail gehen. Und das ist natürlich, sagen wir mal, wir haben einfach gesprochen, da war wieder so viel Zeit dazwischen, es sind so viele Sachen passiert, auch dramatische Sachen wie Tamaras Tod. Insofern, glaube ich, hatte das da an der Stelle auch nichts zu suchen. Es ist einfach so, wo gehobelt wird, fallen Späne, das stimmt. Ja. Ne? Wenn sie nicht zu grob sind, ist gut. Ja. Genau. Ich habe natürlich jetzt mal ein bisschen gerechnet, wann ihr, also du sagtest, vor 3 Jahren Alles Rot ist erschienen und na klar, wir haben ja 13. Ja, ja. Völlig klar. Und das heißt, ihr habt vor 1,5 Jahren angefangen, die neue CD zu machen, die jetzige. Ja. Der geneigte Fan, der diese CD kaufen will, der sagt sich, was ist anders? Oder seid ihr im Fahrwasser von Alles Rot gelandet? Na, das Album hat ein sehr breites Spektrum wieder. Also das ist schwer, für uns sowieso schwer zu beurteilen oder zu erläutern, weil wir stecken so noch da drin. Also wie gesagt, wir haben bis gestern daran gearbeitet und ich fürchte, die Arbeit ist immer noch nicht vorbei. Für uns das einzuschätzen ist auf jeden Fall, ich denke, es ist wieder anders ein bisschen. Und man wird unseren roten Faden erkennen. Also so, dass wir in den Jahren dazwischen, als wir keine Pop- oder Rockalben gemacht haben, haben wir ja Bühnenmusiken, Filmmusiken etc. und Ähnliches gemacht. Und da die nun völlig anders geartete waren. Die Musiken waren einfach anders als unsere Songs. Ja. Und selbst da sind Freunde und Leute gekommen, die uns schon eine Weile kennen und haben gesagt, oh, das klingt total nach Silly. Und für uns, was? Das war überhaupt nicht vorstellbar, wie es für die nach Silly klingen kann. Aber offensichtlich gibt es da so was wie eine Handschrift und die ist halt wieder erkennbar. Trotzdem sich das stilistisch natürlich ganz schön spreizt auch manchmal. Mhm. Jetzt auch wieder. Das Album, muss ich gleich mal nochmal dazu sagen, kommt übrigens am 22. März. Ja? Mhm. Am 1. März kommt die Single und am 22. März kommt das Album und wir gehen auf Tour im Mai. Und wir haben ja hier den Folder da, das heißt also, eigentlich könnten wir schon alle Titel spielen. Machen wir nicht. Rein theoretisch, ja. Wir haben machen doch viel wir nicht. Zeit. Aber ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam vielleicht mal Max Mutzke hören. High on Your Love. But you push and pull me through the edge. I tried to keep my cool, my temperature is through the roof. This fever's going to my head. I breathe slow to find my direction. I feel so low. I just love to feel it, yeah. How do we make it through a bit too much, a bit too soon? How do we follow through the time? But I can manage this, I'm bleeding through my bandages. It's been a while since I felt fine. I breathe slow to find my direction. I feel so long, long, long. Das war Max Mutzke. Alles Rot war bisher die neueste Nachricht von Silly und es gibt eine neue, die heißt Kopf an Kopf. Aber Alles Rot, muss man ja sagen, an allen Ecken, Zäunen und Häuserwänden klebten Plakate, in die ich mich hätte gut einwickeln lassen können. So groß waren die Dinger. Das hat sich ja wirklich die Firma da irgendwas kosten lassen. Das heißt, sie wollte von euch auch einen Gegenwert, ein verkaufbares Produkt. Es gibt doch so eine schöne Bezeichnung für Plattenfirmen, Haie, Molocher, Hardliner in Geschäften. Hat die Universal, bei der ihr seid, sich verträglich eingemischt oder die neue Platte wie auch die alte bestimmt? Die haben uns machen lassen, ganz einfach, ganz klar. Also die haben echt uns machen lassen. Wir haben zusammen mit unserem Produzenten das letzte Album gemacht, Alles Rot, und auch dieses wieder. Die haben sich vielleicht mal in zwei, drei kleine Fragen mit eingebracht, aber auch im positiven Sinne. Also, das redet ihr euch jetzt nicht schön? Nee, das reden wir uns nicht schön. Also das gesamte Album, sozusagen das Gesamtmaterial, haben die gehört, da waren wir ungefähr auf der Hälfte der Strecke. Ne? Also in Richtung Mixes und so weiter. Und da gab es ein paar Anmerkungen. Da gab es natürlich die Frage nach, was könnte die erste Single sein, etc. pp. Und als das dann irgendwie feststand oder von allen mehr oder weniger beschlossen war, was es ist, da haben sie... daran erinnere ich mich, das Einzige, wo sie wirklich auch richtig mitgewirkt haben, war an der Entscheidung, welcher ist der endgültige Mix für die erste Single, also für das, was wir auch gleich hören. Mhm. Da ja, aber alles andere war völlig offen für und uns. Und wer sind die Alpha-Tiere unter euch? Anna und Uwe. Nee, wir alle. Es ist ein demokratischer Haufen, was nicht immer ein Vorteil ist. Das heißt, es geht mit Schreien und Toben los, auch mit weiblichen Attitüden? Oder es geht nicht? Kopf an Kopf los, gut, ganz einfach. Gut, das erklärt auch wirklich alles. Ein Klavier hat zu dem nächsten anderen Titel, den wir jetzt vorstellen wollen, geführt. Also das ist ein Titel von der Single, Deine Stärke heißt er. Ja. Und die kleine Geschichte müsst ihr erzählen. Klavier? Klavier. Hat Anna kein neues Klavier bekommen? Ach so, das, was ich dir gestern erzählt habe. Ja, ja. Na klar. Alles klar. Naja, wir saßen so zusammen. Sie saßen eigentlich zusammen mit dem Texter, also Freund, Alex Freund, mit dem sie zusammen, der heißt doch noch Alex Freund und ist ein Freund, mit dem sie auch zusammen gemeinsam getextet hat, saßen wir zu dritt zusammen. Und die haben sich so ein bisschen beim Texten so ein bisschen festgefahren und waren ein bisschen frustriert darüber. Und Anna hat am Vortage, glaube ich, gerade ein neues Klavier bekommen. Und aus diesem Frust heraus so ein bisschen, denke ich, ach komm, lass ein bisschen klimpern. Dann habe ich mir ans Klavier gesetzt und da ist wirklich, man glaubt es kaum, zu dritt sind zwei Songs entstanden. Und einer davon war dieser. Und ganz spontan, die gab es vorher nicht, da ist der Text parallel dazu entstanden. Und in der gleichen Nacht gab es zwei neue Songs, die ursprünglich überhaupt nicht geplant waren für dieses Album. Großartig. Also Anna, Alexander und ihr dazu. Deine Stärke, der erste Titel, den wir hören von der neuen CD, die im März rauskommt. Kopf an Kopf von Zilli. Und euch sage ich vielen, vielen Dank. Wir danken. Wir danken auch. Dass wir hier sein konnten. Wie breche ich das Schweigen? Wie füge ich uns zusammen? Wie kann ich uns beschützen? Sag, wie fang ich's an? Wir sind wieder zu zweit alleine. Und bleibe ich jetzt still? Will ich doch nur zeigen, dass ich an dir nichts ändern will? Deine Schwächen sind auch Stärken. An dir gefällt mir alles gut. Ich will nicht verletzen, hab nie verstanden, warum ich's tu. Wir wählen Worte, um uns zu streiten, als wären wir uns nicht genug. Zu oft vergessen wir zu sagen, wie gut wir uns beide tun. Ich kann alles an dir leiden, ich mag es, wenn du lachst. Bin zu Hause in deinem Chaos, liebe, was dich anders macht. Und scheinst, als wird nichts stimmen, verlieren wir uns nur im Kleinen. Kann ich zeigen, wie ich dich liebe, das wird eine Schwäche von mir bleiben. Deine Schwächen sind auch Stärken, an dir gefällt mir alles gut. Ich will dich nicht verletzen, hab nie verstanden, warum ich's tu. Wie wir ein Wort um uns zu streiten, als wären wir uns nicht. Oft vergessen wir zu sagen, wie gut wir uns beide tun. Deine Schwächen sind auch Stärken, an dir gefällt mir alles gut. Ich will dich nicht verletzen, hab nie verstanden, warum ich's tu. Wir wählen Worte, um uns zu streiten, als wären wir uns nicht genug. So oft vergessen wir zu sagen, wie gut wir uns beide. Unsere Grenzen sind längst verschwunden. Wir gehören uns nicht. Wir haben uns gefunden. Und ich will dich bewegen. Ich will mit dir weiter. Bring mich bis zum Schluss. Bewegen und ich. Schwächen sind auch Stärken. Vergessen wir zu sagen, wie gut wir uns tun. Deine Schwächen sind auch Stärken, doch es geht nicht alles gut. Ich will dich nicht verletzen, verzeih, wenn ich es tu. Radio 1, der Tipp von Axinia Salnik. Der Tatort als Gesellschaftsroman, eine Lesung im Literaturhaus. Der Tatort sei der wahre deutsche Gesellschaftsroman. Das ist die Meinung eines Literaturwissenschaftlers. Den schauen einfach viele, was hier an gesellschaftsrelevanten Themen angerissen wird. Darüber wird auch gesprochen und diskutiert. Matthias Dell hat dieses Phänomen in seinem Buch Herrlich Inkorrekt, die Thiel-Börne-Tatorte aufgegriffen. Anhand einiger Videoausschnitte aus dem beliebten Tatort Münster wird er heute den Umgang mit Literatur und Künstlertum in der Reihe erklären. Anschließend ist ein Gespräch mit dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier geplant. Ab 20 Uhr steht der Tatort also selbst im Visier im Literaturhaus Fasanenstraße 23 in Berlin-Charlottenburg. 5, ermäßig 3 Euro kostet der Eintritt. Werbung. Diese Woche letzte Gelegenheit. Höffner schenkt Ihnen die Mehrwertsteuer auf Möbel und Küchen. Zusätzlich viele Marken bis zu 40% reduziert und eine 0% Finanzierung über 36 Monate. Ach, guck mal da. Der Finanzminister, klar. Der will auch die Mehrwertsteuer geschenkt bekommen. Mehrwertsteuer geschenkt, aber nur noch diese Woche und nur bei Möbel Höffner. Hey, du gehst jetzt da raus und holst dir das Sub des Tages für nur 2,49 Euro. Ist das klar, Schweinebacke? Subway. Eat fresh. Nur in teilnehmenden Stores. Samstag tolle Aktionen in der Punkstraße und Marzahn sowie Schulranzenmesse in Waltersdorf. Außerdem von Donnerstag bis Samstag Energiespartage mit 20% auf LED-Leuchten und LED-Leuchtmittel sowie 50 Euro Energiesparprämie beim Kauf eines A3-fach plus Elektro-Großgerätes. Höffner, gib mir mehr Energie. Höffner, wo Wohnen wenig kostet. Hey, mach dein Sub zum Action-Menü mit Softdrink und Chips. Subway, eat fresh. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Merkel erinnert an Beginn der NS-Zeit. Ägyptischer Präsident Morsi in Berlin. Das Wetter bedeckt und regnerisch. Sehr windig bei 11 bis 14 Grad, mehr dazu gleich. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Coming or going. There is fashion, there is fat, some good, Women, men, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Radio 1 Nachrichten. Um 12 Uhr mit Alexandra Nestmann. Bundeskanzlerin Merkel hat zum 80. Jahrestag von Hitlers Machtantritt daran erinnert, dass der nationalsozialistische Terror erst durch das breite Schweigen der Mehrheit möglich wurde. Zum Aufstieg der NSDAP sei es gekommen, weil Teile der Eliten und der Gesellschaft daran mitwirkten. Die Machtübernahme sei nur möglich gewesen, weil die breite Mehrheit einfach wegsah und schwieg, sagte Merkel. Besonders deshalb müsse das Wissen über die Anfänge dieses Terrors weitergegeben werden. Gemeinsam mit dem regierenden Bürgermeister Wowereit eröffnete die Bundeskanzlerin im Berliner NS-Dokumentationszentrum Topographie des Terrors die Ausstellung Berlin 1933 – Der Weg in die Diktatur. Alexander von Ulenitzki. Auf rund 200 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden die ersten 6 Monate der NS-Herrschaft dargestellt, und zwar in Form von Fotos, Texttafeln und Abbildern von Originaldokumenten. Gleichzeitig erinnert die Ausstellung auch an 36 Bürger, die in den ersten Wochen nach Hitlers Machtübernahme 1933 Opfer der Verfolgung wurden. Öffentlich zugänglich ist die Ausstellung in der Topographie des Terrors ab morgen in der Niederkirchner Straße. Heute Mittag findet im Bundestag auch eine Gedenkstunde für die Opfer der Nazi-Herrschaft statt. Hauptrednerin ist die deutsch-israelische Schriftstellerin Inge Deutsch-Krohn. Bundesaußenminister Westerwelle hat im Umgang mit Ägypten zu mehr Geduld aufgerufen. Entsprechend äußerte sich Westerwelle im ARD-Morgenmagazin kurz vor dem Besuch des ägyptischen Präsidenten Mursi in Berlin. Ägypten sei das Schlüsselland dafür, dass die Umbrüche in der arabischen Welt insgesamt gelingen könnten, so der FDP-Politiker. Volker Schaffranke. Wir sagen, was wir zu kritisieren haben, aber ich rate dazu, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Dialog sei die beste Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, so Westerwelle. Der FDP-Politiker appellierte an die Kritiker Mursis: Geben wir der ägyptischen Revolution bei allen Bildern, die uns schockieren, eine Chance. Mursi hat wegen der Unruhen in seinem Land die Visite in Deutschland sehr verkürzt. Von feierlicher Staatsbesuchsstimmung ist in Berlin auch nichts zu spüren. Zahlreiche Gruppen haben für heute zu Demonstrationen und Protesten aufgerufen. Deutschland stellt weitere 10 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Syrien und den umliegenden Ländern bereit. Das teilte das Auswärtige Amt mit, kurz nachdem in Kuwait eine internationale Geberkonferenz begonnen hat. Dort beraten Vertreter aus 59 Staaten über Hilfen für die betroffenen Menschen. Aus dem ARD-Studio in Amman, Ulrich Leithold. Politisch bleibt die Welt hilflos gegenüber Syrien. Die humanitäre Katastrophe weitet sich aus, im Land und den Nachbarstaaten. 4 Millionen fehlen Unterkunft, Essen und ärztliche Hilfe. 700.000 sind geflohen, offiziell. Tatsächlich wohl doppelt so viel. Teils in Lagern fristen sie bei Regen und Kälte ein erbärmliches Leben. Beim Gebertreffen in Kuwait soll gut 1 Milliarde Euro aufgebracht werden. Golfmonarchien bleiben zugeknöpft, Waffen für Rebellen finanzieren sie dagegen üppig. Kommt das Geld nicht zusammen, müssen Essenrationen für Flüchtlinge reduziert oder gestrichen werden, droht die UNO. In Frankfurt-Oder ist der öffentliche Personennahverkehr heute Morgen durch einen Warnstreik zum Erliegen gekommen. Seit 9 Uhr haben Busse und Straßenbahnen ihren Betrieb aber wieder aufgenommen. Die Arbeitsniederlegung war nicht angekündigt worden. Aus Frankfurt-Oder Elke Bader. Die Fahrgäste haben den Streik eher gelassen gesehen und sich mit Taxigemeinschaften beholfen. Außerdem hat ein privater Subunternehmer mit 4 Bussen wartende Fahrgäste an den Haltestellen aufgenommen. Dadurch ist das befürchtete Chaos im Berufsverkehr ausgeblieben. Und soweit die Radio 1 Nachrichten. Es ist 12:04, jetzt weiter mit Judith Maro. Radio 1. Wetter. Tief Lennart zeigt uns mal, wie richtiges Schmuddelwetter geht heute. Es bleibt dicht bewölkt, regnet immer mal wieder, wobei der Regen zum Abend hin in Schauerwetter übergehen soll. Der Wind weht den ganzen Tag ziemlich kräftig. Zum Nachmittag hin sind dann auch erste Sturmböen dabei. Bei Höchstwerten zwischen 11 und 14, in Berlin um 13 Grad. Und diese Höchstwerte haben wir auch fast schon erreicht. Nachts geht es dann runter auf 6 bis 3 Grad. Anfangs gibt es noch ein paar Schauer, später soll es halbwegs trocken sein. Und morgen wird es demzufolge nur sehr selten ein paar Tropfen geben. Es wird nämlich eigentlich recht freundlich, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Erst abends soll es sich dann wieder zuziehen und von Westen setzt dann auch wieder Regen ein bei 8 bis 10 Grad. Verkehr. Vorsicht bitte, wenn Sie auf der A24 Richtung Hamburg unterwegs sind. Zwischen Kremmen und der Raststätte Linumer Bruch Nord sorgt ein defekter LKW für Behinderungen. Dieser blockiert nämlich die rechte Spur. Achtung bitte auch auf der B87 Luckau Richtung Torgau. Zwischen Herzberg, Elster und Lösten hat es einen schweren Unfall gegeben. Dort gibt es momentan erhebliche Behinderungen. Der Verkehr wird allerdings noch an der Unfallstelle vorbeigeführt. Im Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Wedding ist im Tunnel Innsbrucker Platz die rechte Spur und im weiteren Verlauf die Ausfahrt Hallenseestraße gesperrt aufgrund von Straßenschäden. Dann gibt es Entwarnung. In Wedding ist die Osloer Straße wieder ungehindert befahrbar in Richtung Prenzlauer Berg. Das Öl dort wurde beseitigt. Allerdings müssen Sie auf der Heerstraße sowohl stadtein- als auch stadtauswärts mit Behinderungen aufgrund von Bauarbeiten rechnen. Jeweils eine bzw. zwei Spuren sind gesperrt. Blitze haben Sie uns auch durchgesagt. Vielen Dank. Auf der A24 Richtung Berlin an der Abfahrt Kremmen zwischen Güterfelde und dem Güterfelder Kreuz auf der Landstraße. Dann auf der Landstraße zwischen Heinersdorf und Berlin und in Schönwalde-Glien in der Färbeliner Straße. Und weitere Blitzer melden Sie einfach an die 0331 70 99 888. Wir bedanken uns und wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Christine Dähn. Was war das für eine Nachricht, als ich hörte, wir werden hier bei den Legenden sein bei Radio 1. Ich glaube, das war eine gute Nachricht für mich. Hier ist Christine Dehn. Die letzte Stunde. Übrigens, eine ganz tolle Information habe ich eben noch bekommen. Wir waren übrigens die Ersten, wie das oft bei dir die 64 auch war, die jetzt ein Gespräch führen konnten mit Uwe Hasbecker und Richie Barton zu der neuen CD, die im März rauskommt, Kopf an Kopf. Freut euch darauf. Jetzt ein Mann. Er ist schon hier, er steht neben mir, aber er muss jetzt erstmal noch still sein. Wir werden jetzt erstmal einen Titel von seiner CD spielen, und zwar Weit, Weit und Wild. So heißt die CD und so heißt der Song. Sag trotzdem schon Hallo. Das war ja also Thomas Natschinski. Thomas, ich grüße dich ganz herzlich, dass du hier bist. Freue mich. Hallo, Christine. Du hast ja eigentlich ein bisschen Glück. Thomas ist ja ein Allerweltsname. Merkt man sich eigentlich nicht, Thomas. Ein Apostel. Also ja. Insofern ein Heiliger. Schon berühmt. Heiliger. Bist du ein Heiliger? Nein. Nein, ich hoffe hoffentlich nicht. Aber Natschinski, dieser Name ist ja wirklich sehr, sehr selten eigentlich. Zwei Leute teilen sich diesen, dein Vater und du. Richtig. Und er ist genauso berühmt wie du. Mann. Du bist ja eingegangen in die Rockgeschichte mit deinem allerersten Hit. Du meinst die Mokka-Milch-Eisbär? Ich meine die Mokka-Milch-Eisbär. Und jetzt hört mal. Mokka-Milch-Eisbär. Das war Team 4, 1964 gegründet als Schülerband. Und auch heute kannst du sagen, Mann, Mann, Mann, das war nicht nur eine Zeit, sondern du hast auch die ersten deutschen Texte in die Rockmusik gebracht. Ja, das kam auf ganz natürliche Art und Weise, weil die Beatles waren unsere großen Vorbilder und die Beatles haben ihre Songs selber geschrieben, die Musiken und die Texte. Und wir hatten das Glück, wir hatten einen Lyrik-Preisausschreiben-Gewinner in unserer Band und der hat angefangen, unsere Texte zu schreiben. Und deswegen hat das so gut funktioniert. Du kannst natürlich auch noch sagen, dass du den schönsten Liebessong der DDR geschrieben hast. Publikumsumfragen haben das ermittelt und das ist Berührung. Das ist ja nun auch schon 3 Donnerstage her, dass du den Titel geschrieben hast. Kannst du ihn noch spielen? Ich denke, ich kann den noch spielen, natürlich. Guck mal, da. Du meinst, ich soll ans Keyboard gehen? Ja. Okay, probieren wir es. Geklungen und so klingt es immer noch. Die Gabi hat gefehlt. Gabi Rückert, für Gabi Rückert hast du diesen Titel geschrieben. Insgesamt, finde ich, hast du ganz schön viel in dein Leben reingepackt. Musiker, Songwriter, Filmkomponist bist du. Oder warst du das? Nein, bin ich. Alles eigentlich immer noch. Also ich schreibe nach wie vor Filmmusiken. Jeden Sonntag zum Beispiel, 19 Uhr auf dem RBB, Täter, Opfer, Polizei. Eine wöchentliche Sendung, die mir sehr viel Spaß macht zu schreiben. Andere Filme auch. Ich schreibe zum Beispiel Songs für Tino Eisbrenner, arbeite an seiner neuen CD und vor allem, ich mache für mich selbst eine neue. Vorhin haben wir einen aktuellen Titel von meiner letzten CD gehört und es gibt aber eine neue, an der ich schreibe. Ah, darüber werden wir gleich reden, aber erst einmal machen wir ganz was anderes, indem wir nämlich James Morrison hören. I refuse to be so hard on myself this time. everything I had was gone. And what is wrong? Thomas Natschinski ist hier im Studio. Und Thomas, du hättest eigentlich auch ein klassischer Konzertpianist werden können. Hätte ich werden können, hätte ich vielleicht auch werden sollen, aber ich war zu faul. 6 Jahre hast du studiert bei Professor Siegfried Stöckicht, also einem der wichtigsten Konzertpianisten. Ja. Aber der hat dich auch nicht rumgedreht, der hat es nicht geschafft, dass du fleißig bist. Du warst in der Rockmusik so verhaftet mit deiner Band. Genau, mein Professor hat mir, wenn ich keine Lust und Zeit hatte zu üben, weil ich sonntags erst spät ins Bett gekommen und montags früh Unterricht hatte, hat er mir die Stücke vorgespielt, die ich eigentlich hätte ein üben lieber müssen. Mensch. Ein ganz lieber Mensch. Ja. Er hatte ein Herz für die, ich sag mal, Unterhaltungsmusik. Ja, Rockmusik, das ist ja für dich also lebensbegleitend gewesen und ist es immer noch. Leider hast du auch mal so eine Strecke gehabt, wo du weniger gespielt hast in Konzerten überall in der Welt. Du warst aber 4 Jahre bei Karat, du warst 1 Jahr bei Vroni Fischer, du hast deine eigenen Bands gehabt und dann hast du irgendwann Filmmusiken begonnen zu schreiben. Immerhin 150 hast du gemacht. Immerhin. Ne? Immerhin. Und 500 Songs für Interpreten. 500 Songs. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist eine ganze Menge zusammengekommen. Das ist Holz. Also wirklich sehr, sehr viel. Und wir beide, also ich freue mich darüber, weil das will ich ganz kurz nur sagen. Also die 3 Bücher, die ich geschrieben habe, bedeuten, dass daraus auch Konzertlesungen entstanden sind. Und du bist der Pianist währenddessen. Was bedeuten eigentlich Live-Auftritte für dich? Also mittlerweile ist das für mich wieder ganz wichtig geworden. Also ich hatte ja irgendwann mit dem Band Schluss gemacht und habe dann Filmmusiken geschrieben, wie du gesagt hast. Und durch das Geburtstagskonzert, das vor einigen Jahren war und wo auch die CD entstanden ist, von der wir die Songs hören, hat dazu geführt, dass wir eben diese Konzertlesungen machen. Du hast diese wunderbare Biografie über mich geschrieben und wir haben festgestellt, das müssen wir an die Leute bringen und wir müssen das live machen. Und das macht so einen riesengroßen Spaß. Jetzt die neue CD. Das bedeutet, hast du irgendwas mitgebracht, wo man mal reinhören kann, damit man über weiß, na, was macht denn der? Ich habe mal ein Experiment mitgebracht. Es gibt ja bei einer CD erst Demos. Das heißt, man singt auf Lala oder auf so ein Pidgin-Englisch einfach irgendwas drauf und damit die Musik erkennbar ist und die Plattenfirma schon mal weiß und so weiter. Und da habe ich mal ein ganz kurzes Schnipselchen zusammengeschnitten. Mundharmonika spielt eine große Rolle. Es gibt leider zu dem Song und zu den anderen noch keinen Text. Also du hast ja so einige wunderbare Texte bei meinem letzten Album gemacht. Ich frage dich jetzt mal ganz öffentlich, hättest du Lust, vielleicht zu dem Song auch einen Text zu machen? Wow. Wir reden darüber. Wir reden darüber. Okay. Überhaupt. Aber ich möchte jetzt noch etwas ganz Wesentliches von dir hören, nämlich nimm die Mundharmonika. Du bist auch ein Experte auf der Mundharmonika. Von allen Kollegen geliebt am Keyboard, aber hier jetzt auf der Mundharmonika. Du hast viel Luft, habe ich eben gemerkt. Puh, ja. Sehr viel. Manchmal pruste ich auch hinterher. Also, wann soll denn deine nächste CD rauskommen? Ich hoffe im Herbst. Du hoffst im Bin mal ein bisschen Herbst. Vorsichtig, September, ja. Oktober, das wäre mein Wunsch. Ah. Also, ich drücke dir die Daumen und wünsche es mir. Und jetzt hören wir noch einen Titel von deiner CD, die jetzt noch vorliegt. Und zwar Weit, Weit und Wild ist der Titel. Nee, das ist Quatsch, was ich sage. So heißt die CD. So heißt das die CD und Wilder Mond heißt der Titel. Warum hast du dem Boden will Amor. Oder hab ich dich übersehen? Meine Träume ließt du einfach gehen. Mit 16 wollte ich eine Band. Mit 17 kam der Hunger nach dem, was jeder kennt. Mit 20 wollte ich eine Braut. Und als ich 30 war, da wollte ich so sehr. Es geschehen. Mit 40 war alles so nett. Guten Morgenkuss von Frau und Kind. Hab ein Haus um uns gebaut und mir ein bisschen Leben geklaut. Heute bin ich mehr und mehr ein Jahr. Wilhelmon, hast mich geweckt. Du hast es mir so spät gesagt, es fehlte immer was, vielleicht gewagt. Bratwurst nachts um eins. Wilhelmon, ein Bad im See, in einer heißen, dunklen Nacht. Wilhelmon, spät ist es spät. Natinski war das von seiner CD. Wir müssen uns leider schon wieder verabschieden. Tja. Kurz ist alles, aber ich möchte dein wunderbares Hallo hören. Also in dem Buch gibt es so eine schöne Szene, und zwar das Buch heißt Verdammt, wer hat das Klavier erfunden? Und da geht es um meine Szene, die du erlebt hast, persönlich erlebt das hast als 17-Jähriger mit Louis Armstrong. Und was hat er zu dir gesagt? Hallo. Hallo. Also, tschüss, sage ich dir damit. Ich alles Gute nicht für ganz dich, so tief, ne? Aber auch tschüss, Hello. Christine. Es war toll, deine Stimme mal wieder über den Sender zu hören. Das muss ich mal sagen. Danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Radio 1. Das Berlinale Radio kuschelt mit dem bedeutendsten Bären der Welt. Der 27. Teddy Award. Der wichtigste, queerste Filmpreis der Welt. Die Preisverleihung am 15. Februar im Rahmen der 63. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Die Gala mit Rufus Wainwright live in der Station Berlin. Und im Anschluss die beste Berlinale Party mit Modeopfer und den Pet Shop Bears. Mehr Infos auf radio1.de. Der 27. Teddy Award. Radio 1. Für alle, die wissen, dass das Leben bunt ist. Und natürlich nur für Erwachsene. Werbung. Die Hosen hatten Schlag. Die Liebe war frei. Die Spiele echte Hits. Und die Stars wild. Holen Sie sich die Bundesliga-Highlights der 70er auf DVD. Nur in Sportbild und solange der Vorrat reicht. Sportbild. Ohne geht nicht. Weißt, Kalle, dass dir Seidenbacher Müsli gut tut, das ist dir jetzt klar. Weißt aber auch, dass du ein gescheites Öl für deinen Salat brauchst. Nicht raffiniert, neu. Nicht von irgendwo, neu. Nimm das vom Seidenbacher. Seitenbacher Öle. Öle von Seitenbacher. Weil Verrückte nie genug bekommen können, hat Mediamarkt heute den 46 Zoll 3D LED-TV von Samsung mit 117 cm Bildschirmdiagonale, 400 Hertz, integriertem WLAN, Triple-Tuner und Smart-TV für unglaubliche 999 Euro. Jetzt in allen 18 Mediamärkten in Berlin und Brandenburg. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Hallo liebe Schneeschieber und Scheibenkratzer. Winter kann so schön sein, kann aber auch nerven. Am spannendsten ist diese kalte Zeit übrigens für Ihre Windschutzscheibe. Wenn Sie jetzt den Innenraum aufheizen, entstehen so große Spannungen im Glas, dass aus jedem Steinschlag sofort ein Riss werden kann. Lassen Sie die Heizung also aus und kommen Sie erstmal zu Carglass. Mit unserer patentierten Technologie reparieren wir Ihre Scheibe. Und danach können Sie auch die Heizung wieder aufdrehen. Und das Ganze kostet Sie, dank Ihrer Versicherung, meist keinen Cent. Einfach 0800 7x2. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Und zum dritten verkauft das Motorrad Baujahr 67 an den jungen Mann da. Schatz, wie bezahlen wir das eigentlich? Mit einem Kredit. Ja, aber wenn wir... Dann zahlen wir die erste Rate später. Ist schon vereinbart. Und wenn... Dafür haben wir einen ratenfreien Monat. Der flexible Deutsche Bank Privatkredit. Jetzt zu Top-Konditionen. Ah, als nächstes ist Schmuck dran. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft. Jetzt bei Praktika 20% auf alles, außer Artikel der Marke Budget. 20%? Praktika, hier spricht der Preis. Radio 1. Nachrichten. Mit Alexandra Nestmann. Bundeskanzlerin Merkel hat zum 80. Jahrestag von Hitlers Machtantritt daran erinnert, dass der nationalsozialistische Terror erst durch das breite Schweigen der Mehrheit möglich wurde. Zum Aufstieg der NSDAP sei es gekommen, weil Teile der Eliten und der Gesellschaft daran mitwirkten. Die Machtübernahme sei aber nur möglich gewesen, weil eine breite Mehrheit einfach wegsah und schwieg, sagte Merkel. Gemeinsam mit dem regierenden Bürgermeister Wowereit eröffnete die Bundeskanzlerin in der Berliner Topographie des Terrors die Ausstellung Berlin 1933, der Weg in die Diktatur. Die Anti-Baby-Pille Diane 35, eigentlich ein Akne-Medikament von Bayer, wird in Frankreich verboten. Grund sind mögliche tödliche Nebenwirkungen. Auch Nachahmerpräparate dürfen nur noch 3 Monate lang vertrieben werden, teilte die französische Arzneimittelaufsicht mit. In Frankreich sollen seit 1987 mindestens 4 Todesfälle auf die Einnahme des Medikaments zurückgehen. Der Ölkonzern Shell muss einem nigerianischen Bauern wegen Ölverschmutzungen Schadenersatz zahlen. Das entschied ein Zivilgericht in Den Haag. Begründung: Shell habe die Pipelines im Niger-Delta nicht ausreichend vor Sabotage geschützt. Die Höhe der Entschädigung wird in einem anderen Verfahren geklärt. Bauern aus Nigeria und eine niederländische Umweltorganisation hatten den britisch-niederländischen Konzern verklagt. Deutschland stockt seine Hilfe für die notleidende syrische Bevölkerung auf. Wie Außenminister Westerwelle mitteilte, werden noch einmal 10 Millionen Euro bereitgestellt. Das Geld soll Flüchtlingshilfswerken im Libanon und in Jordanien sowie deutschen Nichtregierungsorganisationen in Syrien zugutekommen. Für die zahlungsunfähige Zeitung Frankfurter Rundschau gibt es 2 Übernahmeangebote. Das teilte die Insolvenzverwaltung mit. Es handle sich aber um noch nicht unterschriftsreife Verträge. Bis Ende Februar werde nun verhandelt. Klar sei aber, dass ein Großteil der zurzeit noch rund 450 Arbeitsplätze wegfalle. Soweit die Meldungen um 12.33 Uhr. Jetzt weiter mit Judith Marow. Radio 1. Wetter. Mittlerweile werden verbreitet wirklich um die 11, 12 Grad gemessen. Ein bisschen nach oben kann es noch gehen auf bis zu 14 Grad. Es bleibt allerdings durchweg grau und regnerisch, wobei der Regen sich erst ein bisschen verstärkt, später dann aber nur noch in Schauerwetter übergehen soll. Der Wind weht für den ganzen Tag recht stark aus Südwest. Später sind auch Sturmböen möglich. Nachts weht es dann ordentlich weiter, aber es regnet nur noch selten bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad. Und morgen ist Regen eher die Ausnahme. Vor allem anfangs wird es richtig freundlich mit Sonne und Wolken im Wechsel. Zum Abend hin zieht sich es dann wieder zu und von Westen setzt leichter Regen ein bei immerhin noch 8 bis 10 Grad maximal. Verkehr. Achtung bitte auf der A2 Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg an der Havel und Wollin liegen Reifenteile auf der mittleren Spur. Vorsicht bitte auch auf der A24 Richtung Norden. Zwischen Kremmen und der Raststätte Linumer Bruch Nord blockiert ein Pannen-LKW die rechte Spur. Auf der B87 Richtung Torgau laufen Bergungsarbeiten nach einem Unfall zwischen Herzberg, Elster und Lösten. Und mit Behinderungen müssen Sie auch rechnen auf der B96 in Richtung Norden. Zwischen Nassenheide und Löwenberg liegt Öl auf der Fahrbahn. Im Stadtverkehr Berlin auf der A1 100 Richtung Wedding ist im Tunnel Innsbrucker Platz die rechte Spur und im weiteren Verlauf die Ausfahrt Hallensee gesperrt wegen Straßenschäden. Und die Hallenseestraße selber ist auch gesperrt zwischen Stadtring und Messedamm. Deswegen muss die Buslinie 104 momentan umgeleitet werden. Blitzer gibt es unter anderem auf der A24 Richtung Berlin an der Abfahrt Kremmen. Auf der B169 haben Sie es in Kahla in Richtung Plessa blitzen sehen und zwischen Heinersdorf und Berlin kann es Sie ebenfalls erwischen. Weitere Infos von Ihnen nehmen wir natürlich an unter der 0331 70 99 888. Vielen Dank für Ihre Hilfe und gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Christine Dähn. Und noch eine halbe Stunde bin ich hier. Hallo, hallo, sage ich Ihnen. Und hier ist Gossip. Get a job. I love to stay and party, but I gotta go to work. I love to stay and party, but I gotta go to work. Jetzt haben wir für Sie vorbereitet eine Band, die wirklich in meine Zeit gehört, allerdings mit einem Titel von 2010. Aber vorher möchte ich noch ein bisschen was über sie erzählen. Sicherlich, ihr kennt sie, klar. Mancher mag sie, mancher mag sie nicht, aber die Karatmänner, ich weiß, wie sie sich vor und nach den Konzerten fühlen und was sie mögen. Und sie sind Männer mit Hälsen wie ein Baum, kann ich nicht sagen, sind sie überhaupt nicht. Und ständig gute Laune haben sie auch nicht, denn das wäre ja unerträglich. Karatmänner sind normale Männer, Musiker, Ehemänner, Abschnittsgefährten, Liebhaber und in manchen Dingen Machos, Schmuggler. Waren sie während der DDR-Zeit, wenn sie Geldbündel von ihrem Lieblingstechter, Techniker in die Trommel verstecken ließen, um neue Instrumente im Westen zu kaufen. Sie haben mir ganz viele Geschichten erzählt für mein Buch über Siebenbrücken musst du gehen, woher ihre musikalischen Lieben kamen und auch was es für verwickelte Lebensläufe in der Band gab. Eine Geschichte möchte ich euch nämlich erzählen hier, und zwar von Micha Spand. Das ist der Wichtigste. Wichtigste, ja. Der Größte ist er auch. Ja, es stimmt alles. Also von ihm, Micha Spand, der Drummer. Meine Großeltern zogen durch Deutschland immer der guten Luft nach. So kamen sie nach Merseburg. Familie Kämmerer hatte zwei Töchter. Die eine Tochter lernte meinen Vater vor dem Krieg kennen. Er war wie Ed, studierte Cellist. Zur Frau gesellte sich ein Kind und dann kam der Krieg. Und nach dem Krieg hat das einfach nicht mehr funktioniert. Aber die Familie hatte noch eine Tochter zu bieten und Margarete reparierte sein angestoßenes Achterbahngefühl. Aus der Liebe bin ich entstanden. Und jetzt kommt das Familienkarussell. Meine Mutter ist die Schwester meiner Tante. Mein Vater war der Ehemann meiner Tante und wurde der Mann meiner Mutter. Meine Mutter war die Tante meines Halbbruders und der erste Sohn meines Vaters wurde mein Bruder. Beide Schwestern hatten nun ein Kind von meinem Vater und mein Vater je einen Sohn von jeder Schwester. Er war ein geschiedener und wieder verheiratete Mann mit zwei Söhnen von zwei Frauen, die Schwestern waren. Nur seine Schwiegereltern wechselte er nicht aus. Sonne, Mond und Sterne leuchten auch aus großer Ferne wie alte Freunde. Ciao. Legende von morgen. Und das ist die Radiolegende Jürgen Kuttner. Er ist hier in der Region bekannt geworden beim DT64 Nachfolgesender Rockradio B. Den gab es ja nur kurze Zeit. Danach ging es für Kuttner ziemlich bald zu Fritz, wo er den Sprechfunk am Dienstagabend moderiert hat. Das war Talkradio, immer unter Einbeziehung von Hörern. Dafür hat man Kuttner im Sendegebiet gemocht und genau deshalb lassen wir den Sprechfunk wieder aufleben. Morgen ab 10 Uhr talkt Jürgen Kuttner wieder. Ja, ja, das ist wahr. Aber jetzt auch schon mal. Hallo, hallo, bist du dran? Tag. Ich grüße dich. Ich bin da. Ja. Genau. Sag mal, worüber habt ihr denn getalkt? Wie, wann? Das waren die 15 Jahre. Über alles. Über alles. Ja, aber außer Sex über alles. Das würdest du heute tun, nehme ich an, wegen Brüderle oder so. Nee, gar nicht. Nee. Über Sextalk ist ja langweilig. Ach so, man muss es machen. Genau. Ja, hast du machen recht. Oder aber quatschen ist dann ja. Sag mal, wenn man es aber mit der Ehrlichkeit macht, also wenn man wirklich mit aller Ehrlichkeit talkt, tut man ja Menschen gut oder weh? Wie hast du es gehalten? Ich weiß nicht mal, ob ich ehrlich war, aber... das musst du doch geredet. Wissen. Ja, ich bin ja nicht im Fürsorger, ob ich den jetzt gut tue oder weh. Also tendenziell, ich meine, man macht das nicht 15 Jahre, wenn man 15 Jahre Leuten wehtut, dann wahrscheinlich kommt man nicht auf 15 Jahre. Aber einfach so. Kannst du dich noch an Themen erinnern? Was ich immer mal machen wollte, war die Frage erörtern, warum ein Papst keinen Schnurrbart kriegt. Ja, das ist eine Wahnsinnsfrage. Das ist wahr. Machst du das morgen vielleicht in deiner Sendung? Morgen nicht. Nee. Morgen nee, machst du es nicht. Nee. Von wem war die Musik eben? Immer weitergehen. Na, Karat. Karat. Wie? Karat. Ach so, Karat. K-A-R-A-T. Ja, ja, ja. Hast du gehört? Karat, ja. Gut. Ja, habe ich gehört. Habe aber gleich gedacht, das ist nicht meine Musik. Ja. Bleib lieber stehen. Gut. Da sollen die anderen weitergehen. Ja, wo ja. Bleibst du stehen? Bei da, welchen? Da, wo ich bin. Ja, ja. Im Mittelpunkt der Erde quasi. Und musikalisch? Musikalisch ist eigentlich wie immer. So bedrohte Musiken, Musiken, die keiner hören will, Musiken, die keiner kennt, Musiken, die man im Radio nicht spielen darf und so Zeug eben. Seit 5 Jahren hast du ja nicht mehr getalkt und seitdem machst du, also mir geht das Wort gar nicht so richtig über die Lippen, Videoschnipselbeiträge. Ist das falsch? Videoschnipselvorträge. Vorträge. Und Theater natürlich. Und Theater, ja. Und was machst du da ganz genau? Kann man sagen, dich kann man dort ich erleben? Ich habe ein Thema, habe irgendwie 8 Fernsehausschnitte und damit wird die Welt erklärt. Das heißt, an der Volksbühne heißt es immer von Mainz bis an die Memel. Das ist der allererste Name und wenn ich woanders bin, heißt es immer Kuttner erklärt die Welt. Und das trifft das eigentlich ziemlich genau. Und Themen sind so zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade über Brüderle reden, Frauen in ihrer natürlichen Umgebung waren ein schöner Abend oder die Geburt des radikalen Islamismus aus dem Hüftspeck des deutschen Schlager waren ein anderer Abend oder Punk in der Bank und so Sachen eben. Sag mal, fehlt dir eigentlich die Arbeit, also das heißt der Talk mit den Hörern? Arbeit kann man ja im Rundfunk überhaupt nicht nennen, das ist ja ein falsches Wort. Nee, ist schon Arbeit. Arbeit an sich fehlt mir nicht, aber so mit den Leuten quatschen, das hat schon immer irgendwie Spaß gemacht, weil ich ja so neugierig bin. Ich bin ja immer einer, der, wenn man so in der U-Bahn sitzt, dann sieht man so Leute gegenüber sitzen, dann wäre ich total gerne Mäuschen und würde mit denen mal nach Hause gehen und kicken, was die abends so machen und nachts so treiben und wie sie morgens aufstehen und so. Und ein bisschen davon, also sagen wir mal, so einen qualifizierten Voyeurismus hatte das dann schon für mich immer, dass man Leute einfach so ausfragen kann, ob sie jetzt wirklich eine Freundin haben oder keine Freundin haben und was sie so arbeiten und wie sie ihr Geld verdienen und wenn sie Geld haben, was sie damit machen und wann sie traurig sind und wenn sie traurig sind, was sie dagegen unternehmen und so Sachen eben. Das können wir ja morgen von dir erwarten, oder? Ja, ich denke schon, dass es morgen passieren wird, ja. Du, ich freue mich. Sei pünktlich. Um 10 Uhr geht deine Sendung los und davor bist du ja bei den Radio-Morgen-Moderatoren. Ja, betreutes Radio, ich wäre so abgeholt. Betreutes Wohnen, also insofern weg, wo pünktlich sein müssen. Genau, also schön. Gut. Du, ich freue mich. Also, ja, prima. Morgen bin ich Hörerin. Ich wünsche dir eine schöne Sendung. Mach's gut. Ach so, gut. Okay, ja. Tschüss. Tschüss. had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle, under the stars. A man lost in time, near Cardiff, just walking the dead. Some people crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. David Bowie, von ihm habe ich ein wunderbares Interview in der Zeit gelesen. Ich kann euch sagen, der Mann hatte sich zurückgezogen. Die meisten glaubten, er ist gar nicht mehr da. Aber nun ist er zurück, und zwar mit einer neuen LP. Also das war's von mir. Ich möchte dem Peter sehr herzlich danken, der an der Technik war. Wir haben das immer so gemacht, dass wir uns anständig verabschiedet haben. Jürgen war der Redakteur, und meinen Gästen sage ich natürlich auch sehr herzlichen Dank. Die sind jetzt zum Teil schon zu Hause. Und euch und Sie. Ja, ich habe Sie nicht immer gesiezt. Das ist wahr. Ich habe meistens geduzt. Also macht's einfach gut. Ich war gerne hier und ich habe viele gehört von euch, wie ihr so seid. Tschüss sagt euch Christine Dehn. Alles Liebe, alles Gute.